Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir nochmal über Dragon Age. Ihr merkt vielleicht, dieses Jahr recyceln wir einige Episoden, aber es liegt eigentlich nur daran, dass wir jetzt zu dritt sind und noch eine andere, fresherer Flow drin ist und noch eine andere Sichtweise bekommt, richtig. Und da ihr es schon gehört habt, mache ich das natürlich wie immer nicht alleine. Wir haben uns wieder zugeholt, meine zwei besten Freunde, einmal den Markus. Hi. Und einmal den Jürgen. Hey, Servus, Freunde. Hallo. Hi. Ah, bevor wir damit anfangen, aber was spielt ihr gerade, Jürgen? Red Dead Redemption 2, mein zweiter Run nach all den Jahren und es ist einfach nur schön. Ach, es ist ein gutes Spiel. Es ist ein perfektes, einfach, ich reite durch die Gegend und genieße die Atmosphäre, Spiel. Ich komme gar nicht dazu, die Missionen zu zocken. Sehr gut. Markus? Also, ich suche mein nächstes großes Spiel zum Durchspielen, da ich Batman Arkham Night Telltale Series durchgespielt habe und sonst so nebenbei Koromon. Halt immer jeden Tag einloggen, seine vier Quests machen, ein paar Pokémon, Koromon trainieren und Goodies. Ah, so ein Pokémon Ripoff, alles klar. Nur in besser. Das ist nicht schwer heutzutage. Ich spiele gerade Clair Obscur Expedition 33. Ich bin seit heute in Akt 3. Es ist das beste Final Fantasy seit Jahren, das sage ich hier. Ist mir egal, was die Leute sagen. Mit dem besten Soundtrack seit Jahren. Mit dem besten Soundtrack, in einem der besten Soundtracks seit Jahren. Es ist absolut fantastisch. Es ist großartig. Das Kampfsystem erinnert an, Gott, wie hieß es? Legend of the Dragoon, wo du tatsächlich noch mit angreifen musst. Mhm. Was sehr vielversprechend ist, finde ich. Ja, mit so Rhythmus und so weiter. Die Story ist fantastisch. Die Sprecher sind großartig. Das Spiel sieht fantastisch aus. Kostet, glaube ich, 50 Euro oder 49. Das geht. Das ist völlig in Ordnung für so ein. Es ist ja kein JRPG. Es kommt aus Frankreich. Es ist ein FRPG, also ein FRPG. FRPG. Und es ist absolut großartig. Ich bin jetzt in Akt 3 und ich bin, glaube ich, sogar kurz davor, es zu beenden, weil jetzt habe ich die Open World richtig freigeschaltet und jetzt bin ich am Umhersuchen und Sammeln und am Ende verkloppe ich den Endboss vermutlich in 3 Zügen. Ist okay. Genau, so macht man das. Dennoch, es ist ein großartiges Spiel. Ich finde es fantastisch. Und ja, beginnen wir einfach mal mit den heutigen Dingen, die wir vorhatten. Was war euer erstes Dragon Age und wie kamt ihr dazu, Jürgen? Ganz klar Dragon Age Origins, also der erste Teil. Ich hatte relativ früh schon in den Previews davon gelesen und es ist ja von BioWare, dem damals, als BioWare noch gut war, damals, könnt ihr euch noch erinnern? Und ja, als großer Fan von Baldur's Gate Spielen und vor allem KOTOR Spielen musste ich es natürlich haben und ich hatte es mir damals für die Xbox 360 geholt, die bessere Version von den beiden, und habe in dem Spiel gelebt. Du hast mir mal erzählt, du hast es, glaube ich, wie viel Mal hast du es durchgespielt? 12, 13, 20 Mal? Locker. Krass. Markus, bei dir? Dragon Age 1. Einfach, Origins. Es kam raus, ich liebte Rollenspiele und es war, hallo, du darfst Entscheidungen treffen, die haben Auswirkungen, geiler Fantasy-Style, es gibt Zaubern, es gibt Schwerter, du kannst tanken. Was willst du mehr? und es ist Dark Fantasy. Was? Die Jungs steht auf Dark Fantasy? Ja, tut er. Hab ich ja Dark, gehört, Dark Fantasy, das wollte ich jetzt nicht so laut sagen, sonst kommt von Stefan wieder, ja Markus, das war klar, dass dir das Böse gefällt. Bei mir war das damals auch Dragon Age Origins, der erste Teil. Das war das Schöne, der erschien übrigens im November 2009 für Windows und Dezember 2009 für Windows und hat für Mac im Dezember. Ich habe das Ding damals offiziell gefunden, hust hust, und mir das Teil runtergeladen gehabt und habe das gespielt während meiner Zeit in der Berufsschule, wenn ich von der Berufsschule nach Hause kam und eigentlich hätte lernen sollen. Habe ich mich hingesetzt und habe Dragon Age gespielt am Wochenende, blöder. Finde ich gut. So, jedes Mal so 12 bis 15 Stunden am Stück. Ich hatte ja wenig Zeit, ich musste danach wieder in die Berufsschule, ging ja nicht. Und so habe ich halt Dragon Age kennengelernt und mich auch in die Reihe tatsächlich verliebt. Ich finde Dragon Age bis ich kann das Main-Theme immer noch nicht hören, ohne Gänsehaut zu kriegen. Es ist absolut fantastisch. Ich habe halt die PC-Version gespielt, das heißt, ich hatte die Konsolen-Version habe ich erst im Nachhinein mal nachgeholt. Ich habe aber beide hier. Also ich habe alle hier. Ich habe es für Steam, für Good Old Games. Ich habe es für die Xbox und ich habe es für die PlayStation 3. Also ich habe es für alles da. Und ich finde dafür, dass es halt eigentlich eine Portierung von einem CRPG ist, funktioniert es sehr, sehr gut auf Konsolen. Es funktioniert sehr, sehr gut, ja. Also wie du auch schon gesagt hast, es ist ja von BioWare. BioWare ist ja berühmt für, war ja mal berühmt für wirklich sehr gute Rollenspiele. Vor allem für gute Charaktere und Geschichten, ja. Ja, wie Icewind Dale, wie Baldur's Gate 1 und 2. Baldur's Gate 1 und 2, wie Neverwinter Nights. KOTOR 1. Erste, nicht das Beide. KOTOR 1, richtig, ja. Auch nicht, auch witzigerweise, auch nur der erste, nicht der zweite, genau wie bei Neverwinter Nights. Ja, das hat dann Obsidian gemacht, weil Obsidian das immer so. Obsidian war immer BioWares Reserveteam, wenn man so möchte. Was? So BioWare so möchte sagen, nicht? Sagen. Wir haben Zeit. Das fühlt sich an wie der Sequel Hemsworth so ein bisschen. Ja, so ein kleines, ganz kleines bisschen. Ein kleines bisschen, ja. Der Hauptcharakter hat keine Zeit. Wir müssen den Hauptcharakter entfernen, holen wir uns den Sequel Hemsworth. Ja, wir haben doch den lieben Hemsworth hier rumstehen. Hier, ja, wir haben ja noch so einfach den Hemsworth-Brüdern hier rumstehen, den anderen. Den Hemsworth-Brüder? Ja, aber den anderen. Ah. Den guten oder den schlechten? Auf jeden Fall, dieses Spiel wurde. Richtig, ja. Dieses Spiel wurde damals angepriesen als das ist, wie hieß es nochmal, Game of Thrones zum Mitspielen. Und ich mir so, was soll das Game of Thrones? Das war, da muss glaube ich nur vorher nur Bücher waren und keine Serie. Ja, für viele war es aber auch hier quasi Baldur's Gate 3. Quasi Baldur's Gate 3, richtig. Ja, die Leute haben ja, also sie haben sich richtig, richtig tierisch gefreut auf das Ding und konnten kaum erwarten. Und sie wurden nicht enttäuscht. Und sie waren nicht enttäuscht. Auch wenn es anders war. Ganz anders. Auch wenn es anders war, richtig, ja. Ganz anders auf jeden Fall, ja. Habt ihr, also man kann sich, das eines der Dinge, die man natürlich fast jeden Rollenspiel von Bayer machen kann, ist am Anfang sich einen Charakter erstellen. Ich habe mir am Anfang einfach mal den standardigsten Standard-Dude erstellt, den man sich erstellen kann. Und zwar war ich ein Krieger, war ein Mensch und war. Das Besondere an Dragon Age 1, also Dragon Age Origins, ist, man hat. Ich glaube, wie viel waren es? 6 verschiedene Startdinge oder waren es 4? Also du hast die namensgebenden Origins. Du konntest richtig, einmal ja. Halt der Mensch sein, der, wie Stefan richtig sagt, so ziemlich die langweiligste Origin hat. Weil du bist eigentlich nur der Sohn von einem Adligen und dessen Schloss wird halt gerade angegriffen. Hurra, hurra. Deine Eltern werden umgebracht und du gehst auf Rachetour. Let's richtig. Go. Aber das war für deine Stats eigentlich eine der coolsten Dinge. Nee, ich mag es ja trotzdem. Menschartiger zu sein. Nee, das Coolste war eigentlich, dass du halt diesen total sympathischen großen Bruder hast, der total cool war. Auf jeden Fall hast du dann noch den adligen Zwerg und den kastenlosen Zwerg gehabt. Du hattest, du hattest eine reine Origin für die magische Klasse. Also wenn du einen Zauberer gespielt hast, ist das immer die gleiche Origin gewesen. Oh, und die war so gut. Mein erster Startcharakter war ein Magier in dem Magier. Ja, es war auch total cool, weil du da schon richtig cool intrigieren konntest. Und du wusstest, tatsächlich, egal was du machst, es ist die falsche Entscheidung. Ja. Du konntest nicht, ich habe das ja mehrfach geladen und gespielt, weil ich dachte, ich will das Bestmögliche rausholen. Die bestmögliche Starterfahrung. Und jedes Mal endet es in purer Scheiße. Und ich fand's geil. Und du hattest noch den Waldelfen oder den Elfen aus den Slums. Stadtelfen. Ja, genau. Stadtelfen und den Waldelfen hattest du noch. Also die ich weiß es nicht mehr. Dalish war es, richtig. Das war das Besondere an dem Game, dass du dir am Anfang also zwischen Elf, Mensch und Zwerg entscheiden konntest. Und du konntest halt die drei Grundklassen hast du halt gehabt wie Krieger, Magier und Schurke. Mit dem großen Unterschied, dass die Zwerge halt kein Zauberer sein können, weil sie halt keine magische Begabung haben. Genau. Aber die Elfen und Menschen konnten. Das heißt, wurde es halt von den Magiern. Was ich aber so cool fand, die Prämisse, die haben sie in dem Game so oft nochmal aufgegriffen. Es ist dreckige Fantasy, das ist das Schöne. Es ist keine heile Welt-Fantasy. sondern Quatsch, tatsächlich. Da wird diskriminiert, nein, belogen. Ja, ja, richtig, richtig. Und was auch echt krass war, wenn man die alten Spiele von BioWare kennt, das war blutig wie Scheiße, Alter. Das war blutig wie die Hölle, das stimmt. Du musstest nur eine Ratte zerstört haben und dein ganzer Körper war voll mit Blut. Ja. Und wenn du es mal richtig dreckig haben wolltest und richtig schwer, dass dich jeder anpisst, musstest du nur einfach diesen Delish-Elf irgendwo aus der Gosse spielen. Gott, da hat dich jeder gehasst. Ja, ja, weil du halt ein Sklave bist, deswegen hat dich jeder gehasst, die Pest. Ja, das ist das Krasse gewesen. Du bist halt nichts wert gewesen in den Augen von denen. Mhm. Bei den Zwergen war das halt so, ja, die haben halt Metall, die brauchen wir halt, aber sonst sind sie uns egal. Und Menschen waren halt so die Hochersehenden, die, ja, das sind die Helden. Die Menschen sind halt das Standardvolk, wenn man so will, ja. Ja, ja, richtig. Und das sind halt die Helden und haha, und hier läufst du halt mit denen durch die Gegend. Es ist halt es fand ich eine geile Idee, dass du halt mehrere Anfänger hattest, dass du mehrere Motivationen hattest, das Spiel weiterzuspielen. Hm. Als Mensch hattest du halt, als diese Standards-Ding hattest du halt, die klassische Rache-Story, genau. Klassische Rache-Story. Als Magier hattest du, ich baue ziemlich viel Scheiße. Also, als Magier fand ich eher, war deine Intention, ich will frei werden. Ich will frei werden, baue dabei aber ganz schön viel Scheiße. Von Freiheit für insgesamt die Magier, die ja so dermaßen eingepfercht und ausgenutzt wurden. Die was ja auch einen Grund hat. Ja, die waren nur Werkzeuge. Angst vor Magier. Die waren nur Werkzeuge und eigentlich Militärwaffen. Ja, mehr waren richtig. Magier. Deswegen, nicht. Wenn wir unseren Panzer nicht brauchen, parken wir ihn in unserem Abstellturm. Im Turm. Ja, aber man darf dabei auch nicht vergessen, auch dass sie ja, gepackt, wenn sie von ihrer Magie zu sehr verschlungen werden, dann in Abscheulichkeiten verwandelt haben. Ja, das ist was anderes. Nein, das ist nicht. Also, es ist diskriminierend, nur weil etwas in mir lebt, das böse sein könnte, mich in einen Turm einzusperren. Ja, das ist, der Job der Templer. In der Welt ist es dafür zu sorgen, dass die Magier in ihrem Turm bleiben. Ja, diese Templer sind die größten Verbrecher überhaupt, weil sie benutzen Blutmagie, um mich irgendwo festzuhalten, obwohl sie selbst Blutmagie verboten haben. Also, hier mal von der Intention sprechen, ne? Man merkt, dass ich die Templer nicht mag, oder? Du sollst sie ehrlich ist. Da gab es ja auch, wenn wir uns die Magier nicht passen, wenn sie zu viel eigene Würde, dann werden sie zum Besierten. Im Prinzip tun sie dir eine Labottemeisen. Das heißt. Ja, die nehmen dir alle Emotionen weg und du bist eigentlich nur noch da. Einmal lobotomisieren, bitte. Ja. Ja. Und das war's. Die werden quasi zu den Druiden aus Star Wars, die einfach nur noch das machen, was du sagst. Ja, richtig. Richtig. Ja, genau, richtig. Die Magier standen, egal wie mächtig sie waren, immer sogar noch unter Sklaven. Schon gruselig eigentlich, wenn man bedenkt, wie mächtig sie sind. Schon krass, ja. Ja, die wurden halt von der Templer an der kurzen Leine gehalten, weil die halt Schiss vor denen hatten, ist ja klar. Und dann als Waldelfe, also als Stadtelfe, das heißt, du willst heiraten, das Ganze geht schief, deine Leute werden umgebracht und dann geht's los mit Rache, auch so ein bisschen Rache-Story. Und bei den Dalish war es so, bei den Waldelfen war es so, du hast auszusehen etwas befreit, was du nicht hättest befreien sollen. Das hättest du nicht tun sollen. Jetzt bist du eingezogen. Als adliger Zwerg bist du dann eine Intrige, weil du bist ja, wie gesagt, der Sohn des Königs, auch der älteste Sohn des Königs, glaube ich. Und dann macht dein Konkurrent eine Intrige gegen dich. Ja, genau, dein kleiner Bruder, also es sind drei Brüder, dein älterer Bruder, du und dein kleiner Bruder. Also du bist der mittlere Bruder oder die mittlere Schwester, da kannst du auch einen weiblichen Zwerg spielen. Und dann ist es so, dass ihr das Mittelkind, was keiner mag. Genau. Und ihr geht halt in den Dungeon und da geht der ältere Bruder halt hops. Und der kleine Bruder schiebt das halt dir in die Schuhe. Ja. Damit er selber halt in der Thronfolge dann der Erste ist, quasi. Oder war es der Vater, der dann umgekommen ist? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er gegen dich intrigiert. Ja, wurscht. Nee, das war der andere Bruder. Der umgekommen ist und das wird dir in die Schuhe geschoben. Ja, und als Kastenzwerg, wie war das? Als kastenloser Zwerg? Also als armer, als Battlezwerg, wie war das nochmal? Weiß ich gar nicht mehr. Oh Gott, da hattest du eine Mission irgendwo in den Slums und bist dann in eine echt scheiß Dieberei reingekommen und dir wurde dann in letzter Instanz die Schuld zugeschoben und ich glaube, du wurdest sogar verbannt. Nee, du kamst halt dann, du wurdest erwischt, weil du irgendwo eingebrochen bist und kamst in den Kerker und konntest gerade so noch fliehen. Ah, sowas. Ich dachte, verbannt wurde. Genau, richtig, ja. Ja, als kastenloser Zwerg bist du ja sowieso nichts wert. Die brauchen dich nicht verbannen. Die geben sowieso einen Fick auf dich. Richtig. Aber es kommt euch ein Charakter zur Rettung, und zwar der gute Duncan. Der ein Jedi-Meister, ein grauer, aber Wächter ist. Der richtig, der auf jeden Fall ein grauer Wächter ist. Also kein Jedi-Meister. Und, der im Deutschen die Stimme von Kevin James hat übrigens. Thomas Karalus. Thomas Karalus. Ja, ja, von das war richtig weird. Wenn du so, das ist Dark Heffern dann, der hier vor mir steht. Ja, voll gruselig. Voll gruselig. Und es hat auch einen stellar Cast gehabt, das Ding. Es hatte richtig geile Sprecher. Im Deutschen waren es gar nicht so viele, aber im Englischen waren es, glaube ich, viele krasse dabei. Im Englischen hatten wir John Curry, Tim Curry unter anderem, Tim Russ, Kate Bulger, Graham McTavish hatten wir. Fucking Graham McTavish. Also waren ein Haufen geiler Sachen dabei auch hier. Ah ja, und wichtig, einer deiner Begleiter, auf die wir ja gleich zu sprechen kommen, hat noch, also Alistair, der hat die Stimme von Kakashi von Naruto. Das ist mir nie aufgefallen, weil ich den Naruto geguckt habe. Das war ein Oss, also ich fand den Cast echt awesome. Der Cast ist super gewesen, ja, eindeutig, 100%. Und der kommt dann zu deiner Rettung, je nachdem, du wirst halt entweder eingezogen, also wirst halt im Prinzip... Du wirst halt immer von ihm zwangsrekrutiert, weil die grauen Wächter... sind halt so eine Art Sword and Sorcery Jedi-Orden, die halt gegen eine dunkle Macht antreten, die dunkle Brut. Die Friedenskämpfer sozusagen. Genau, und die sind auch die einzigen, die dunkle Brut wirklich besiegen können. Und genau diese Gefahr ist wieder am Horizont. Und die haben halt das Recht, wenn das passiert, dürfen die grauen Wächter halt jeden Rekruten mit Potenzial halt einfach mitzunehmen. Richtig. Und Zwangsmilitarisierung. Ja, ganz genau. Es gibt auch Leute, die haben sich auch freiwillig gemeldet. Das merkst du dann am Anfang, wo dann Leute. Ich liebe das. Ich liebe diesen Anfang, wenn du nach. Das ist in einer Stadt namens Ostagar. Ist das so? Ich liebe diesen Anfang. Ja, das hier sind Leute, mit denen du durch die Gegend hast. Hey, ich bin hier. Oh, ich bin hier freiwillig her. Ich freue mich schon, nach Hause zu kommen. Meine Frau und mein Sohn, wie du zu sehen. Ich so, God damn it. Du weißt in dem Moment genau, was passiert. Wo sie dir unters. In einem Dark Fantasy spielen, schmieren sie dir nach irgendwie 2 Spielstunden unter die Nase. Guck mal, Familienvater, glücklich verheiratet, gutes Leben, freut sich nach Hause zu kommen. Gerade erst Gott, sein Sohn gekommen. Du bist sowas von tot. Ja, so, mein Gott, du bist sowas von tot. Nee, du kommst ja nach Ostagar, da ist auch der König. Und ja. Weil der führt halt, der will halt direkt der will halt in die Geschichtsbücher eingehen und führt eine ganz, ganz, ganz, ganz, ganz großes Bataillon an Kriegern, Kämpfern, Magiern ins Feld, um direkt gegen halt die Dunkelheit zu kämpfen, um sie sofort mit einem Schlag zu besiegen. Richtig. Und du bist Teil in den Vorbereitungen, und bevor du antrittst, kommt halt dieses große Ritual, damit du überhaupt ein grauer Wächter werden kannst. Genau, ihr müsst Blut sammeln von den Viechern. Jetzt fragst du dich, warum müsst ihr Blut sammeln von dieser dunklen Brut, die aussehen wie im Prinzip mutierte Elfen oder mutierte Menschen oder sonst. Das sind quasi Orks. Ja, das sind quasi Orks. Einfach, wieso sammelt man Gift, wenn man Assassinen ausbildet? Ja, sauft das Gift und wer überlebt, ist ein Assassine. Ja, nicht nur das macht dich ja dadurch auch, also ist nicht unverwundbar, sondern das macht dich halt, ich glaube, wenn du das Zeug so abkriegst, wirst du wahnsinnig. Also wenn du das aus Versehen schluckst, das kann ja passieren im Kampf, durch das Blut und so weiter. Nee, dann stirbst du, weil es giftig ist. Oder dann stirbst du, weil es giftig ist. Du stirbst so oder du drehst durch und wirst zu was auch immer. Dadurch, dass du das trinkst, wirst du anscheinend sozusagen nicht mehr davon betroffen. Du kannst halt eigentlich nicht mehr korruptiert werden vom Evil Overlord. Ja, ich habe das. Und du bist stärker, auf jeden Fall. Du wirst auf jeden Fall stärker, und du kannst halt die Gedanken vom Erzdämon wahrnehmen. Und also im Endeffekt, so wie ich es auch immer wahrgenommen habe, ist, du kriegst alles Gute, was dir die Verderbnis bringen kann, wenn du es zufällig abkriegst, nur lässt du die negativen Aspekte weg. Außer, dass du nicht alt wirst. Und was machen die grauen Wächter? Die suchen sich 100 Testpersonen, jedem säufeln sie das Blut ein, und die es überstehen, weil sie stark genug sind, sind graue Wächter. Alle anderen sind entbehrlich. Ja. 100%. Alle anderen sind einfach. Und du verkürzt halt deine Lebensspanne. Wenn du das getrunken hast und es überstanden hast, hast du, ich glaube, nur noch 10 oder 15 Jahre zu leben oder sowas. Irgendwie sowas, ja. Ja, was aber vertretbar ist für das, was du an Power kriegst, dass du mit dem dem dunklen Overlord da in der Verbindung stehst, ohne dass er dich korrumpieren kann. Ja, es ist halt einfach, keine Ahnung, das ist halt etwas, was du dich verschreibst. Ja, es ist halt einfach. Ja. Große Kräfte. Oder verschrieben haben wirst. Kosten. Ja, richtig. So. Oder wer noch nie eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufgestellt hatte, sollte kein grauer Wächter werden. Richtig. Und das Schöne ist ja an dem Game, weil es bei typisches Game ist, ist ja ein Rollenspiel, man darf sich in vielerlei Sachen darf man sich entscheiden. Man kann Antworten geben, leider ist dein Charakter nicht gevoiced, das ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber es ist halt noch. Ja, aber dafür können sie dir halt komplette Sätze in den Mund legen und nicht einfach nur freundlich, richtig. Lustig. Aber ich muss sagen, ja, genau. Ich fand's geil, dass es gar nicht, dass er nicht vertont war. Das hat mir früher, als ich es gespielt habe, eine richtig geile Immersion gegeben. Ja, das stimmt. Ja, ich finde es nur schade, dass es nicht ist. Es wäre schön gewesen. Ich habe eine genaue Vorstellung gehabt, wie mein Magier zu sprechen hat. Und wenn da jetzt irgendeine andere Stimme gewesen wäre. Ja, stell dir mal vor, du stellst dir so eine richtig. Du bist ein Krieger, du bist ein Berserker, du stellst dir eine richtig tiefe, dunkle Stimme vor. So richtig rauchig. Und was kommt? So ein quietschender Clown. Hallo, ich bin ein grauer Wächter. Das wäre ja, würde auch nicht passen. Nee, nicht wirklich. Da fand ich, wie schon Jürgen gesagt hat, du kannst dir wirklich komplette Sätze sagen. Du kannst das größte Arschloch der Welt sein. Vor allem das als eigennützigste Arschloch. Das ist ganz immer. Bitte hilf uns, grauer Wächter, bitte hilf uns. Was springt für mich dabei raus? Was springt für mich dabei raus? Oder einer meiner Lieblingszimmer ist so noch, hey, ich bin jemand, der geflüchtet ist. Kannst du mir, ich kann dir einen Schlüssel geben, wenn du mir hilfst. Du hast einen Schlüssel, kein Problem. Durchziehen, den abstechen. Warum hast du ihn abgestochen? Der hat mich angegriffen. Oh! Na gut. Und den, aber man muss auch sagen, lernst du dann auch einen deiner ersten Gefährten kennen? Alistair. Goody McGoodguy auch genannt. Ich hasse Alistair. Goody McGoodguy, yes. Aber man muss auch sagen, selbst die guten Entscheidungen in Dragon Age, also Dragon Age war etwas, wo ich gerne auch den Guten gespielt habe, weil die waren manchmal auch schon ganz schön fies. Ja, manche Sachen schon, ja, das stimmt. Aber ich finde es immer wieder interessant, dass du die Games automatisch direkt ins Böse durchspielst. Ich spiele sie erst als gut durch, danach ins Böse. Ich nehme mir immer vor, als gut zu spielen. Und dann habe ich in einem Companion so einen Goody McGoodguy, der schon gut für 20 Menschen ist. Ja, da musst du ein Arschloch sein, um das irgendwie auszutarieren. Ja, das wird aber in deiner Party austariert, weil du bekommst nämlich auch direkt Best Girl an die Seite gestellt, nämlich Morrigan. Yay, die wahrscheinlich sexieste Hexe aller Zeiten. Oh ja, mein Gott. Ich war instant verliebt in die Frau. Und die auch gleichzeitig so richtig wunderbar sarkastisch böse ist. Ich liebe diese Frau einfach. Ja, weil sie sich auch nichts sagen lässt. Ja, wie, hä? Morrigan, da ich wusste, dass man daten kann, war Morrigan so der Notnagel. Der Notnagel! Wenn es keinen anderen gibt, dann halt Morrigan. So reist man halt durch die Gegend. Also es ist, um das Ganze noch ganz kurz anzureißen, weil so viel von dem Teil wollen wir dann auch nicht spoilern. Wir können jetzt auch nicht von Akt zu Akt gehen, das dauert zu lange. Den Teilen da, die sehr gut gealtert sind, finde ich, bis auf, wenn ihr Grafikfetischisten seid, lasst die Finger davon, sonst seid ihr nur am Schimpfen. Und da, sonst habt ihr ein richtig geiles CRPG. Ja. Ja, richtig. Das spielt die PC-Version, dadurch ein paar Mods, wenn ihr wollt. Fertig. Gut gealtert und nein, spielt nicht die PC-Version. Vor allem nicht die Collectors All-In Edition. Ja, du nicht, du alter Bugfinder, ich weiß schon. Du nicht, du alter Bugfinder. Diese Edition ist verbuggt. Ja, dank dir schon, das weiß ich. Also, wie gesagt, ihr werdet ganz kurz angerissen, ihr werdet zwangsrekrutiert, beschissene Dinge passieren, ihr seid danach auf dem Weg. Ihr macht euch sozusagen zur Heldenreise auf und löst dann auch euer Dilemma, was ihr am Anfang Aufgabe ist es halt, alle Völker zu besuchen, um sie halt im Kampf gegen die dunkle Brut zu vereinen. Im Prinzip macht ihr Mass Effect 2 nur im Mittelalter. Richtig. Ihr holt euch die Leute zusammen und kämpft. Aber du hast richtig coole Gefährte. Du hast Sten, namensgebend einfach so ein ganz stoischer Krieger. Ja. Der gute Sten. Ja, das ist der spricht nicht viel, der lässt sein Schwert für sie sprechen. Richtig. Wir haben den furchtbaren Severin. Ich hasse Severin. Der für mich eigentlich so der Ursprung, die Blaupause für später Astarion gewesen ist, für gefühlt. Ein bisschen weil der so dieser perverse Elf ist. Er ist ein perverser Elf-Assassine, der dich erst umbringen will, aber der dann zu dir kommt. Wir haben die fantastische Liliana. Gott, ich liebe Liliana. Awesome. Eine Bardin / Schurkin. Ja. Richtig. Das, ja, das war meine Traumfrau. Kann ich total verstehen. Die ist cool. Absolut, ja. Absolut. Vor allem, wenn du immer mehr und mehr von ihrer Vergangenheit enthüllst und merkst, dass sie nicht in Ansatz so unschuldig ist, wie sie die ganze Zeit getan hat. Erst kommt sie als liebe, unschuldige, möchte gern Priesterin. Oh, ja, ja. Oh, und dann stille Wasser sind tief, ja. Vor allem, du denkst ja, das muss dann ja eine Klerikerin sein. Da merkst du aber, dass sie so Schurkenfähigkeiten hat. Hä? Und je länger du mit ihr sprichst, ist eigentlich voll die Hardcore-Spionin. Da haben wir noch Orgren, der saufende Zwerg. Ja. Der besoffene Zwerg, ja, der Alkoholiker der Gruppe, richtig? Einer der geilsten Kämpfer überhaupt. Wenn du dem Berserker als Zweitklasse gegeben hast, der hat alles weggezwiebelt. Aber ultra alles. Heftig. Den hatte ich, ultra heftig. Win war super. Das ist die Oma. Die weise Hexe, ja, Zauberin, die Verzeihung, Hexe, nicht Hexe. Richtig, Hexe. Ja. Nee, Morrigan ist die Hexe. Sie ist ja eine Zauberin. Das war Zauberin. Die Zauberin aus dem Turm, glaube ich. Das war meine Heilerin. Win war meine Heilerin. Auch eine total coole Socke. Shale. Ja, ja, absolut. Ich habe Win leider nicht gebraucht beim ersten Durchlauf, weil ich selbst Magier war. Ja, das verstehe ich. Mein erster Durchlauf war ich als Krieger, Morrigan als Magier und Win als Heiler. Und das war, du hast es immer nur eine Dreiergruppe, soweit ich noch weiß, oder? Waren es nicht vier? Drei. Ich dachte, es waren drei, weil ich kann mich noch dran erinnern, es war meine Wenigkeit, der Böse nennt sich immer zuerst. dann hatte ich tatsächlich den Zwerg, weil der übelst geiler Kämpfer war. Ja, und natürlich meine Schurke, Klerikerin. Klerikerin ja. Anführungszeichen, ja. Richtig. Und du hast noch deinen Hund. Na, ja, den Marabai, so hießen die. Das sind so komische Kampfhunde, die sich ja, da, den konntest du aber selber benennen. Aber es ist halt einfach dein Hund. Das ist Doc. Ja. Den du sowieso nie mitgenommen hast, weil du den eigentlich nur im Lager gestreichelt hast. Richtig. Ja, das war doch nur so ein Lagerpad. Ja, eigentlich schon. Nee, den konntest du auch mit. Theoretisch ja, aber wir haben ihn alle nur als Lagerpad missbraucht. Ich habe ihn hauptsächlich. Dann noch der DLC-Charakter, den Stefan gerade angesprochen hat, Shale. Shale, ein Golem. Den habe ich nie mitgenommen. Er stand einfach nur da. Ja, wenn du dann den DLC gespielt hast, der sich ja darauf konzentriert hat und den Dungeon gespielt hast, stellt sich heraus, dass Shale weiblich ist, eine Zwergin war, die zum Golem umfunktioniert wurde. Ja. Deshalb auch der Knall, deshalb auch der knackige Hintern von dem Golem. Wir sprechen von Katja Brügger, by the way. Auf Deutsch. Nicht schlecht. Also, das sind halt die Leute, mit denen du rumgerannt bist. Dann haben wir natürlich den besten Nebencharakter überhaupt. Verzauberung. Verzauberung? Verzauberung! Verzauberung! Verzauberung. Man trifft so einen Zwerg und seinen autistischen Sohn tatsächlich. Und der Kleine ist halt unglaublich cool, was Verzauberung angeht. Und das Einzige, was er sagen kann, ist Verzauberung. Ja, den hat ja auch das ist ja ein Händler und das ist sein Ziehvater quasi. Der liebt seinen Sohn auch, aber er nutzt ihn auch das Talent von ihm aus. Ja, ja, komplett. Aufs absolut. Übelste. Ja, aber er lässt auf seinen Sohn auch nichts kommen. Also er beschützt ihn auch, so ist es nicht. Ja. Es ist aber tatsächlich mein zweitliebster NPC. Welcher ist dein Liebster? Der Liebste ist die Zwergin, die unbedingt zaubern will. Ja, die ist süß. Oh, weil, stimmt, ja. Du spielst als Magierin und die ist so niedlich. Ich hätte die gern... Ja, ihr wisst, was ich meine. Was ja, ich ja, gerne logisch. Hätte. Weil ich komme als gern Magier deinen in diese Zwergenstadt rein und sie quetscht mich aus über Magie und Zaubern und und es hat mir das Herz gebrochen, dass Zwerge nicht zaubern können, dieser Charakter. Das heißt, ich hätte ihr so gewünscht, dass sie irgendwann zaubern lernt. Aber nein. Ja. Natürlich war Dragon Age auch zur Hochzeit der DLCs entstanden. Oh mein Gott, gab es dafür viele. Leider gab es keine funktionsfähigen DLCs, die man zu Ende spielen konnte. Kannst du man schon, auf Konsole schon, mein Freund. Auf Konsole schon. Ja, auf Konsole schon, auf PC leider nicht. Doch, gab's auch. Ja, doch, ein kleines DLC konnte man zu Ende spielen. Aber leider nicht das in dem Schloss. Im Stein gefangen gab es, wie gesagt, dadurch hat man dann Shay gekriegt. Mhm. Dann gab es die aus irgendeinem Grund Cross-Promotion, eine Blutdrachenrüstung, die es dann auch in Mass Effect 2 gab. Die sah ganz cool aus eigentlich, aber die hat halt voll die Immersion gebrochen in beiden Spielen. Ja, ja, absolut. Dann gab es die Wächterfestung, das heißt, das war nochmal so ein extra Bereich, den du nochmal freischalten konntest. Witzigerweise zu der Wächterfestung, ich weiß, war das ein DLC oder war das nicht ein DLC? Du hast irgendwo, hast du einen Easter Egg gehabt auf Superman. Weil du hast irgendwo, ist ein Meteorit in die Erde gestürzt. Die haben zwei Farmer, haben dieses Kind mitgenommen, du hast den Meteoriten mitgenommen und konntest dann in der Wächterrüstung dort das beste Schwert im Spiel schmieden lassen. Das weiß ich noch. Völlig bescheuert. Habt ihr das nie erhebt? Nö. Nö. Das war so ein Zufallsergebnis, Zufallsereignis auf der Karte, das weiß ich noch. Da gab es die Rückkehr nach Ostagar, nachdem Scheiße passiert ist, könnt ihr da nochmal rein. Ja, halten. Da kannst du eigentlich nur im Kreis rumlaufen, das ist so ein bisschen wie der Normandy DLC in Teil 3. Richtig, richtig, ja genau. Im Mass Effect 3, wo du eigentlich nur im Kreis da durch das Ding läufst und nochmal alles erlebst, nochmal ein paar, nochmal ein bisschen dunkle Brut vermöbelst und dann kannst du halt hier die Rüstung und die Schwerter von Duncan aufheben. Richtig. Dann gibt es Festtagsstreiche, wo es einfach nur, kannst du dir Geschenke geben, damit sie dich hassen und Geschenke geben, damit sie dich lieben. Warum? Ja, das ist eigentlich nur dafür da, damit du halt sofort die Gunst deiner Mitstreiter haben kannst, ohne immer drei Quests warten zu müssen. Dann kannst du sofort alle Gespräche mit denen führen und hast sie halt sofort im Bett, was halt total sinnlos ist eigentlich. Absolut. Da gab es die Koning der dunklen Blut. Das ist im Prinzip der letzte Teil des Games nochmal aus der Sicht des Bösen. Mhm. Yay. War auch nicht sonderlich gut, fand ich. Da gab es Lyannas Lied. Das war ziemlich geil. Aber Lyannas viel zu von, kurz. Viel zu kurz. Da hörst du die Hintergeschichte von ihr. Golems von Amgarak war... Auch nochmal einfach nur als grauer Wächter einfach noch ein bisschen vermöbeln, mehr ist es nicht. Ja, du rennst unten durch die Dings durch das die... Das ist eigentlich auch nur so ein Zusatzgebiet, wo du einfach einen Zusatzweg in den tiefen Wegen, wo du halt einfach noch ein paar krasse Items einsammeln konntest. Und da gab es am Ende noch Hexenjagd, was ein bisschen Nachteil einspielt, wo du halt Morrigan hinterherjagst. Aber Awakening gab's doch auch noch. Ja, und dann gab es noch Awakening, was dann als komplettes Add-on rauskam. Ja, das habe ich nie gespielt. Das war was ja wirklich 1.5 ist. Das sind doch mal 10, 15 Stunden Content mit neuen Companions, weil das spielt nach der Story. Ja, dann kannst du sogar deinen Charakter aus der Story mitnehmen, vorausgesetzt, er hat überlebt. Der nicht erkannt wird. Du doch. Bist im Prinzip nicht der Charakter. Das ist ein bisschen weird. Doch, du übernimmst ja als Chef der Grauen Wächter diese Festung da. Und, ja, du kannst. Ich hab nur das Spiel damals gestartet, hab meinen Typen übernommen gehabt, ne? Und dann ist es so, aha, du bist der Neue. Ich so, hä? Was? Ihr kennt mich doch. Also, ja, dann okay, war es aber nur verbuggt. Das ist eigentlich, gehen sie schon darauf ein, dass du der Chef der grauen Wächter bist, wenn du das Spiel beendet hast. Awakening ist ja genau der DLC, Stefan, der bei mir diesen Endlos-Loop ausgeführt hat in dieser Festung, die du übernimmst. Nee, das war die Feste. Das war die Feste. War das die Awakening. Feste? Das war die Feste bei dir, ja. Er hatte so einen Loop, der musste ja, in der Feste gibt so ein komisches Ereignis, wo du irgendeine Tuss, die sie bekämpfen musst. Es gibt ein Ereignis, wo du einfach, egal was du machst, du musst irgendeinen Wächter bekämpfen. Also nicht einen grauen Wächter, sondern irgendeinen Wächter. Ja, das ist aber trotzdem in der grauen Wächterfestung. Ich weiß, welche Quest das ist. Und die ist auch in der Konsolenversion verbuggt. Die musst du teilweise auch zwei, dreimal spielen, bis es klappt. Egal in welcher Entscheidungsform. Ich habe diese Sequenz 38 Mal versucht. Ja. 38 Mal. Egal welche Entscheidungskombinationen, welche Auswahlmöglichkeiten in Kombination ich gewählt habe. Du bist nach diesem Kampf zurück in den Raum und dann hat es die gleiche Sequenz wieder ausgeführt, als hättest du den Wächter noch nicht bekämpft. Und dann waren alle Türen verriegelt. Immer und immer wieder. Das war richtig weird. 38 Mal speichern, laden, ausschalten, den alten Spielstand laden, die Mission von vorne beginnen. Nichts hat funktioniert. Oh, das hat mir Dragon Age 1 so dermaßen versaut, dass ich seither nie wieder angerührt habe. Spielst trotzdem nochmal irgendwann. Aber wie gesagt, bei Awakening ist es halt so, denn du spielst ja halt quasi eine neue, etwas kürzere Kampagne. Mit neuen Companions, weil die alten Companions sind halt einfach nicht mehr da, weil Baum. Und, Weil Baum. Ja. Und du musst ja halt deine neue Riege aus grauen Wächtern, das heißt, du rekrutierst neue Leute und die müssen dann auch das Blut trinken und Ogryn ist auch witzigerweise dabei und normalerweise trinken die das Blut und fallen die halt Ohnmacht, aber Ogryn trinkt davon, rülpst und denkt so, war das schon alles? Bin ich jetzt ein grauer Wächter? Ja. Und da ist auch das erste Mal Anders aufgetaucht, der auch einer deiner Companions war. Ein Magier. Ein schwuler Magier, glaube ich sogar. Und ich glaube, ja. Auch ein ganz entspannter Typ. Eigentlich kein grauer Wächter, weil er eigentlich in Star Wars Termen zu sprechen, er ist eigentlich ein grauer Jedi, wenn du so willst. Und noch ein paar andere lustige Charaktere. Und damit spielst du halt nochmal eine kleine Kampagne. Wie gesagt, 10, 15 Stunden Content, die auch eigentlich fast auf dem Level des Hauptspiels sind. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Es ist schon richtig cool. Habe ich nie gespielt tatsächlich. Muss ich irgendwann mal nachholen tatsächlich. Also ich habe das echt nie angefangen gehabt. Ich weiß nicht, ich habe damals das Original habe ich damals auf dem PC halt durchgespielt, bin blöder. Vom Spielprinzip übrigens ist es mehr, es ist so, wie kannst du sagen, so ein bisschen mehr Action, aber tatsächlich auch noch so ein bisschen mit Fähigkeiten auswählen. Eine Art MMO-KOTOR-Kampfsystem. So. Ja, es läuft halt nicht das D&D-Regelwerk im Hintergrund, wie sonst bei den Spielen. Also es ist kein Das läuft immer noch im Hintergrund. Nee, eben nicht. Und es ist halt einfach nur, es ist so, wer zuerst angreift, greift an. Ah, okay. Nicht auf der Variante, ja, stimmt. Nee, es läuft tatsächlich nicht. Die haben da nicht die Lizenz von D&D für benutzt oder nicht kaufen wollen oder was auch immer. Und deshalb läuft das alles ein bisschen anders. Ich würde es tatsächlich eher wie so ein wie ein MMO-Kampfsystem nehmen, ganz ehrlich. Da hast du schon recht. Mhm. Es fühlt sich ein bisschen an wie KOTOR, aber es läuft halt nicht nach einem Regelwerk. Du hast halt deine Fähigkeiten, die du abdrückst. Du hast halt, du kannst zwischen den Figuren hin und her wechseln, deine Fähigkeit abdrücken. Du kannst halt auch in so eine Baldur's Gate 1 oder 2 mäßige nach oben Version nach oben, Kamera nach oben gehen. Aber wer macht das? Wenn ich schon nah am Action sein kann, bin ich auch nah an der Action. Und siehst halt so, wie die Leute zuhauen. Das Problem ein bisschen finde ich an Teil 1 ist, es stört nicht, es ist nicht schlimm. Für mich ein bisschen das Problem, die Kämpfe dauern nicht lange. Aber die Animationen sind halt so dermaßen detailliert, weil sie da anhalten, blocken, zuhauen und so weiter, dass die Kämpfe ein bisschen lange vorkommen. Dabei sind sie gar nicht so lange, aber die Animationen sind halt so detailliert. Ja, es fühlt sich dadurch halt immer jede Schlacht so, keine Ahnung, 5 Minuten länger an, als sie muss. Ja. Was halt gerade so im Finale des Spiels, wenn du halt in der letzten Mission bist, wo du ja traditionell immer nur noch am Kämpfen bist. Naja, von Gruppe zu Gruppe rennst. Ja, das war schon bei KOTOR das Problem. Das ist eigentlich in jedem CRPG das Problem. Dass du immer einfach erstmal eine riesen Schlacht, wo du nur noch am Kämpfen bist. Wo du keine Dialoge mehr genießen kannst, sondern nur noch am Fighten bist. Und dann ziehen sich die Kämpfe halt irgendwann wirklich. Ja, und dann rennt ihr halt, also du rennst halt sozusagen in 3D so durch die Gegend, kämpfst halt. Du hast coole Finisher, das Spiel ist nicht umsonst ab 18, also jeder der Teile ist ab 18. Die sind nicht umsonst ab 18. Weil ja, da werden Köpfe abgeschlagen. Blut, ja, du kannst den Körper abhauen und so weiter, das war richtig cool gemacht. Ja, einer der Finisher, wenn du mit 2 Schwertern spielst, und machen wir uns nichts vor, als Fighter haben alle mit 2 Schwertern gespielt, dann als Finisher, dann sticht der ein Schwert in die Brust und mit den anderen schlägt halt einfach den Kopf ab. Ja, ich weiß ja nicht, konntest du als Magier Leute explodieren lassen? War das im ersten Teil schon so oder erst im zweiten? Nee, im ersten konntest du das nicht. Im ersten konntest du das nicht, okay. Zumindest hatte ich nicht den Finisher entsprechend bekommen. Nö, ich glaube, das ging auch nicht. Auf jeden Fall, Leute, spielt Dragon Age. Gerade Origins, spielt, egal welche Variante, spielt Dragon Age. Dragon Age ist super, absolut zu empfehlen, wirklich. Kann ich nicht so sagen. Magst du noch irgendwas zu Dragon Age 1? Ihr habt alles gesagt zu 1. Spielt es einfach, genießt die Story und findet eure geilsten Und spielt Charaktere. Zumindest alle Origins. Ihr müsst es nicht mit jeder Origin durchspielen, aber spielt zumindest alle Origins. Spielt zumindest alle Origins, ja. Um mal den Anfang zu sehen, vielleicht gefällt euch ja noch irgendwas und spielt es dann so weiter. Vielleicht findet ihr die Story interessant. Und am besten spielt man genau den dann auch durch, mit dem, von dem einen der Origins am besten gefallen hat. Richtig, ja, genau. Genauso ich persönlich halte die Fahne hoch für den noblen Zwerg. Ich persönlich halte die Fahne hoch für den Standard-Standard-McStandard-Dude. Weil ich mag diese Standard-Story einfach. Meine Fahne stecke ich hoch für die Zwergin und den Magier. Das heißt also, wir sind, wir können alle sagen, also jeder von uns hat so seinen Lieblingsanfang. Bei mir ist es der Standardmensch mit zwei Schwertern beziehungsweise mit Schwert und Schild. Bei Markus ist der Magier und bei Jürgen ist es dann der Zwerg, vermutlich auch Krieger. Ja, in den meisten Fällen schon. Einfach, ja, deshalb hat Ogryn oft nicht bei mir mitgekämpft, weil ich ja selber der Krieger war. Super. Dann gab es aber, die Serie ist nicht fertig, sondern es hat es so einen dermaßen großen Erfolg gegeben, dass es nur 2 Jahre später urplötzlich ein zweiter Teil erschien, und zwar Dragon Age 2. Jetzt frage ich euch hier, was haltet ihr von Dragon Age 2, ohne groß zu spoilern? Was haltet ihr von dem Game? Um es mal ganz simpel zu formulieren, der Trailer hat mir mehr versprochen, als ich bekommen habe. Okay, Markus? Schwierig. Ohne jetzt zu viel zu spoilern, ich fand ihn schwierig. Okay. Schwierig also. Ich wollte ihn mögen. Ja, so kann man es ganz gut sagen, ja. Ich habe Teil 2 vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren zum allerersten Mal erst wirklich richtig durchgespielt. Ich hatte ihn sonst immer nur angefangen und ihn links liegen lassen. Weil er mir auch irgendwie nicht so sonderlich gefallen hatte. Aber ich glaube, ich habe mir gedacht, ach komm, ich spiele einfach nochmal alle durch und habe aus irgendeinem Grund, habe ich nie Teil 2 durchgespielt. Das war, wo wir letztes Mal drüber geredet haben. Danach habe ich Teil 2 einfach durchgespielt. weil ich gesagt habe, ich habe den nie beendet. Ich fand ihn okay. Er ist nicht der beste Teil der Reihe, meines Erachtens. Das Problem ist, dass das Kampfsystem deutlich runtergedummt wurde. Sehr viel mehr auf Action. Aber auf schlechte Action. Auf schlechte Action schon ein bisschen. Leider. Du kannst keinen Charakter mehr erstellen so richtig, nur das Aussehen. Also ich finde, sie haben generell sehr viel verschlimmbessert in dem Teil. Ich habe es früher immer genannt, Dragon Age, die Konsolen-Edition, tatsächlich. So habe ich früher immer genannt. Ja, die haben das Dialogsystem komplett runtergedummt. Ich bin der Held, ich bin lustig oder ich bin böse. Ich bin lustig, ich bin sarkastisch, ich bin der Held und ich bin böse. Richtig, das war alles, was du machen konntest. Ja, du konntest nicht mal festlegen, was dein Charakter sagt. Da steht halt, keine Ahnung, nur, ja, wirklich? Und, ist mir doch egal. Und trotzdem, egal, auf was du da drückst, dein Charakter sagt halt die vorgefertigten Sätze. Und teilweise ist halt, ich weiß nicht, ob es die Übersetzung ist oder was auch immer, hast du halt was sagen wollen, aber dein Charakter hat trotzdem was völlig anderes gesagt. Ja, das war richtig, richtig strange. Aber du hast halt auf jeden Fall einen festgelegten Charakter gespielt, nämlich Hawk. Richtig. Und den du dann auswählen konntest, ob er entweder mit einem großen Schwert kämpft, als Magier kämpft, oder mit zwei Schwertern kämpft. Ja, du warst ein Krieger mit einem großen Schwert, ein Magier oder halt ein Dieb mit zwei Dolchen. Ja. Ja, ich finde auf jeden persönlich Fall generell als ein sehr vergessenswerter Hauptcharakter, der sehr wenig Motivation hatte, fand ich. Seine Motivation war halt, also er spielt so, also von der Story her ganz kurz angerissen, er spielt in dem Sinne von Ostergar wird in Teil 1 überrannt und du bist mit deiner Familie abgehauen, mit deinem Bruder, deiner Schwester und deiner Mom. Auf dem Weg abzuhauen, weil ihr werdet von der dunklen Brut überrannt. Die dunkle Brut haben sie komplett geändert. Sie sieht nicht mehr richtig schleimig, gruselig, widerlich aus, sondern sind einfach nur, jetzt sind es wirklich Orks. Ja, aber die schlechte Variante Orks. Von Orks. Die schlechte Variante von Orks, ja, richtig. Also keine coolen Herr der Ringe Orks, sondern so, keine Ahnung, so Standard-Fantasy Orks. Richtig. Und je nachdem, wie du dich am Anfang entscheidest, ob du männlich oder weiblich spielst, ob du männlich oder weiblich spielst, ist dann einer deiner Geschwister verabschiedet sich. Ja. Wenn du männlichen Charakter spielst, stirbt dein Bruder und wenn du weiblichen Charakter spielst, stirbt deine Schwester. Spielst, stirbt deine Schwester. Richtig. Deswegen haben wir alle immer männlichen gespielt, weil das war auch so. Der hat sich halt wie so ein Paladin verhalten und war nur nervig. Ja, es war Katastrophe. Und die Schwester, die war wenigstens cool, die Bethany. Ja, und die war halt cute. Ja. Ja. Also deswegen spielt man immer einen Kerl. Richtig, um die Bethany am Leben zu halten. Das ist der einzige Grund. Und ihr flieht dann halt und dann geht halt die Geschichte von Hawk los. Das heißt, ihr kommt in eine komplett andere Stadt namens Kirkwall. Das ist halt auch eins der Probleme von dem Teil. Er spielt nur in der Stadt und der Umgebung davon. Es spielt hauptsächlich nur in der Stadt und in der Umgebung. Und die Stadt ist furchtbar hässlich und furchtbar verwinkelt und alles braun. Und grau. Im Gegensatz zum und grau. Vier graue Steine. Noch mehr graue Steine. Heilige Scheiße. Naja. Und du hattest halt nur diese Mauern von Kirkwall und ab und zu draußen so ein, zwei Gebiete. Ja, du hast ein paar Badlands gehabt. Du hast so einen leichten Ansatz von Bergen gehabt, aber keine verschneiten Berge, sondern auch grüne Berge. Und alle Dungeons waren gleich. Eine schöne graue Stadt. Ja, und die Dungeons waren braun und grau, weil damals waren die auf der Xbox 360 und PS3 waren ja alle Spiele braun und grau. Ja, das war innen damals. Die Spiele dürfen keine Farbe haben. Ja, außer die Charaktere, die sahen alle ein bisschen aus wie aus Plastik. Ja, das lag aber an der Engine. Das ist dieselbe Engine gewesen, nur halt ein bisschen aufgebohrter. Ich finde, es sieht immer noch ganz okay aus. Ja, das Problem ist halt, dass du dem Spiel ansiehst, dass es halt, dass der Feinschliff gefehlt hat. Es hätte noch ein, zwei Jahre gebraucht, weil viele der Texturen sind sehr einfach. Sehr viele der Texturen. Und du merkst halt, wenn du halt, keine Ahnung, in die Slums kommst, dass die eigentlich die Texturen sehr viel heruntergekommener sein wollten, es aber nicht sind. Deshalb haben die teilweise einfach nur dreckig gemacht. Und ja, schon. Deshalb, die hätten halt, das hätte noch ein, zwei Jahre Feinschliff gebraucht, weil das grafische Grundgerüst war ja nicht hässlich. Aber es ist halt einfach, du spürst an jeder Ecke und Ende, es war noch nicht ganz fertig. Nee, das stimmt, ja. Aber du hast auch gesehen, es wurde sehr viel experimentiert in dem Teil irgendwie, wie es weitergehen soll, wie sie die Formel erweitern wollten irgendwie. Es wurde sehr, sehr viel experimentiert. Ja, sie haben halt versucht, es actionreicher zu machen, aber es hat halt vorne und hinten nicht wirklich funktioniert. Leider nicht ganz. Ja. Also es ist, persönlich gesagt, es ist nicht ganz scheiße, aber auch nicht ganz gut. Es trägt dich zumindest auf einen leichten Schwierigkeitsgrad noch durchs Spiel. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Es hat eine okay Geschichte. Wenn man dem Ding noch zwei Jahre gegeben hätte, wäre es grafisch ansehnlich und ausgefeilt gewesen. Und da wäre das Kampfsystem bestimmt. Zumindest hätten die Schläge sich wuchtiger angefühlt. Weil das hat so ein bisschen... Wobei es schon geil aussah mit den... Also du hast dich halt viel zu schnell bewegt als Mensch. Erstens das und zweitens das Problem ist, deine Schläge hatten gefühlt keinen Impact. Ich nenne das immer so das Elder Scrolls-Syndrom. Elder Scrolls, da kann man jetzt so halten, was man möchte, aber beim Kampfsystem, du kannst halt schlagen mit was du willst, du schlägst halt gefühlt nur in die Luft. Und dasselbe Gefühl hast du halt leider auch bei Dragon Age 2. Du hast das Gefühl, dass er einfach nur in Sand haut die ganze Zeit, bis der Sand halt umfällt. Und das ist halt leider ziemlich langweilig. Ja, das ist es leider, das stimmt. Aber du hast ein paar coole Charaktere gehabt, um mal darauf zu gehen. Du hast mal sehr, sehr coole Charaktere kennengelernt. Zum einen wurde natürlich eingeführt, der den ganzen Rest der Reihe mit begleiten sollte, den Zwergen Varric. Oh ja, Varric von Thilo Schmitz gesprochen. So gut. Ja, großartig. Einen besseren Sprecher hätten sie nicht finden können. Er ist einfach einer der besten deutschen Sprecher. Und das ist das Beste aus Dragon Age 2, was sie mitgenommen haben. Absolut. Das stimmt. Ja. Das Einzige, was ich finde, was wirklich ausgefeilt, ausgereift und ausgearbeitet war. Ja, das war komplett der Charakter Varric. Das ist so der einzige Charakter, der fertig geschrieben war. Er war das Einzige, an das ich mich noch wirklich erinnern kann, ist Varric. Weil alles andere von der Story... Ja, ich könnte jetzt auf Wiki nachlesen und dann würde ich mich wieder erinnern. Ach stimmt, so war das. Ja, du hast doch die sexy Piratin dabei gehabt. Du hast... da habe ich eine lustige Geschichte dazu. du hast die kleine, schüchterne Elfenmagierin dabei gehabt, die aber ein dunkles Geheimnis Meryl Beskyr. Die halt alleine so ein dunkles Artefakt untersucht. Ein Artefakt, das du in der Origin der Dalish-Elfen schon untersucht hattest in Teil 1. Und so ein Spiegel. Ja. Und jetzt muss ich sogar überlegen, wer noch war. Ein DLC-Charakter war ein Prinz, der total nervig war. Prinz Sebastian. Prinz Sebastian, das war ein Arsch. Er war einfach nur ein Wichser gewesen. Der halt Noble war und der hat richtig rausgehauen, dass er Noble war. Und noch irgend so eine Edelbraut. Nee, du hattest noch die... eine Paladinin? Nee, du hattest diese rothaarige Hauptfrau der Wache. Evelyn. Genau. Evelyn. Die hat so ein bisschen... Die ist halt so ein bisschen so eine, wie soll man, etwas maskulinere Soldatenfrau. aber total cool drauf und die immer versucht, ihr Bestes zu tun, ihre Pflicht zu halten, aber halt auch ihre Schwächen hat. Allen voran, sie kann nicht flirten. Und man kann mit ihr auch keine Romanze eingehen. Was sehr süß, muss ich sagen, was aber sehr süß ist, dass sie nicht flirten kann. Ja, die Mission, wo du halt ihr die Monster bei der Patrouille vom Heißhals, kann ich mich bis heute dran erinnern, damit sie mit ihrem Hauptmann flirten kann. Und es funktioniert halt gar nicht. Es ist so und gut. Es ist so lustig. Es ist so gut. Ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber an die Mission erinnere ich mich. Es hat seine Höhen und Tiefen, das und, Game, und, absolut. Und ich mag halt daran eigentlich genau das, was Stefan gerade sagt, du konntest sie nicht romancen, du konntest auch Varric nicht romancen, was meine Freundin zu Weißglut getrieben hat. Und viele Leute hat es zu Weißglut getrieben. Aber das Coole bei ihr ist halt, dass sich da so eine richtig echte Freundschaft entwickelt. Also sie ist am Schluss wirklich, sie ist am Schluss, wenn du halt einen guten Kerl spielst, wenn du halt einen Arschloch spielst, dann nicht, aber dann ist sie halt wirklich deine... Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Dann ist sie deine beste Freundin in der Stadt. Dann ist sie wirklich deine beste Freundin unter all den Leuten in deinem ja, Team. Ja, ich weiß, man hat gemerkt, dass ich mir ihren Namen nicht gemerkt habe, dass sie für mich nur diese komische Edeltussi war. Ja, ich habe halt auf böse gespielt. Und nein, sie war nicht meine Freundin. Du hattest auch den furchtbaren, klischeehaften, schwulen Elfen, den Fenris. Ich hasse Fenris. Ach, Fenris, genau. Der hat aber auch irgendeinen bekannten Synchronsprecher im Deutschen gehabt. Dennis Schmidt-Voss, ich wollte es gerade sagen. Es ist Deadpool gewesen, genau. Und, richtig. Und du hattest... Anders hattest du Anders dabei? Anders war hier auch wieder dabei, genau. Anders war ja auch wieder dabei. Der für die Story dann auch noch sogar sehr wichtig wurde, ja. Für die Story richtig am Ende sehr, sehr wichtig. Du hattest halt die Bethany, die konntest du ein bisschen mitnehmen. Du hattest dann, an wen du dann auch noch hattest, wie du gesagt hast. Und dein Schwester-Bruder, je nachdem, wer halt da war, der hat sich dann dir natürlich auch angeschlossen, dann später. Richtig, ja. Und also, Schwester. Das Ganze und unglaublich wichtig, weil Jürgen muss es erwähnen, weil Jürgen vertraglich dazu verpflichtet ist. Tommy Morgenstern spricht deinen Onkel, der dich überhaupt erst in die Stadt bringt. Ja, du warst ein absolutes Arschloch. Was sehr verwirrend war, musste ich sagen, für mich. Warum? Ich fand die Stimme geil, aber ich habe mehr erwartet von dem Charakter. Ja, wenn du dir jetzt denkst, die holen sich Tommy fucking Morgenstern. Ja, der zu dann spricht er dein Onkel. Dann spricht er nur dein Onkel, der eigentlich nur eine Randfigur ist. Ja. Ich habe das Gefühl, die hat halt nicht mehr Kohle, um mir mehr Sätze sagen zu lassen. Du, die haben sich für den ersten Verzauberer für Oliver Siebeck entschieden. Hallo? der Prinz wurde gesprochen von Roland Wolf. Ist auch so ein bekannter Sprecher. Das sind alles bekannte Sprecher. Das war auch ein anderes Tonstudio. Deswegen spricht übrigens der Typ, der vorher Severin gesprochen hat, und zwar Sascha Rotermund. Ne? Spricht jetzt die Hauptfigur Hawk. Er hat den Vorgänger Zarin gesprochen. Hier spricht der Hawk in der männlichen. Ja, Hawk hat aber eigentlich keine echte Persönlichkeit. Da muss ich Markus aber recht geben. Ich mag seine Stimme. Ja, die Stimme ist auch cool, sowohl bei männlich als auch weiblich. Aber es ist halt so, dass gefühlt, weil das Dialogsystem halt so runtergedumpt wurde, hatte Hawk gefühlt kein echtes Profil, außer dass er halt der Champion der Stadt ist. Ja, Champion von Kirkwall. Aber, das heißt, aber also, das ist Hawk ja auch nur, weil er sie halt stark ist. Das ist ja so, es fängt ja damit an, dass der gute Varric von jemandem angesprochen wird. Also Varric kommt halt in so ein Zimmer geschleift und dann, hey, erzähl mir die Geschichte von was hier alles passiert ist. Und dann erzählt halt der gute Varric, weil er halt nur mal Geschichten erzählt, weil er nur mal eigentlich Varric ist eigentlich ein Bade, kannst du sagen. Mhm. Ein ziemlich cooler Bade mit einer geilen Armbrust. Mit einer geilen Armbrust. Der erzählt halt dann von Hawk, wie sie sich kennengelernt haben, und du spielst das halt sozusagen nach. Und du spielst halt verschiedene Kapitel, verschiedene Abschnitte seines Lebens nach. Und das Spiel wird erst wirklich richtig gut, wenn es zu Ende geht. Ab da wird es wirklich richtig gut. Da hast du halt gemerkt, da hat sie sich gefühlt haben sie sich erst zum Ende hin warm geschrieben gehabt. Ja. Weil der ganze Konflikt da mit den Zauberern und den Templern, der war richtig gut. Ja, und von diesen wie hießen die, diese Arishoks? Oder die Kunari, ja. Die Kunari, richtig, das war auch richtig geil gemacht. Mit den Kunaris und so weiter, das war richtig das cool. Das Problem ist, die haben halt, du hast den Cinematic-Trailer gehabt, der das Spiel angekündigt hat, wo der Hawk halt gegen den Arishok, also den Anführer von den Kunari, gekämpft hat. Ja. Und das sah nur geil aus. Ja, der Cinematic Trailer sah richtig geil aus, ja. Aber du hattest ja auch, wenn wir ganz vergessen haben, ganz kurz, war Isabella, die scharfe Piratin, habe ich doch gesagt, dass sie da ist. Ja, pass auf, damit meine lustige Geschichte da ist, ich habe sie nicht kennengelernt. Die kannst du verpassen. Jetzt das ist mir erst. Ich habe keine Ahnung, ich bin nie in die Kneipe gegangen. Ja, du musst halt innerhalb des ersten Aktes oder im Prolog der Stadt, keine Ahnung, musst du sie halt in der Kneipe treffen. Ja, aber du warst in der Kneipe. Du warst in der Kneipe, weil Varric da ist, aber du musst sie aktiv ansprechen, wenn sie an der Kneipe steht. Richtig, und ich habe das übersehen, diesen Prompt habe ich komplett übersehen, weil ich habe mit Varric geredet und dann kannst du bei Varric auswählen, alles klar, gehen wir woanders hin. Und dann habe ich gesagt, gehen wir woanders hin. Ich habe sie komplett ignoriert, ich habe sie nie getroffen und deswegen ergibt manche Sachen in der Story, weil die ist ein sehr großer Ankerpunkt für die Qunari, keinen Sinn mehr. Das verstehe ich. Weil die ist dann komplett weg, die hast du nie gesehen. Ja, die hatte Moment nämlich mal. Im Vorfeld der Geschichte doch irgendwas von denen geklaut, glaube ich. Ja, und, richtig. Irgendwas ganz Wichtiges von denen geklaut. Und damit löst du erst diesen Krieg aus. Lösen die erst diesen Krieg aus. Und dann wir so, Moment mal, das ist doch, wieso greifen die mich jetzt an? Wo zur Hölle ist Isabella? Und dann ist mir das erst aufgefallen, dass diese gegen Ende sind. Ich habe die komplett vergessen. Das ist interessant. Ich hatte mich eh mehr auf Meryl konzentriert, weil die war eh süßer. Und es ist halt, ja, dann passieren halt schlimme Dinge in diesem Ding und so erzählt halt Varric der olden Cassandra Pentagast, Name merken, die dann auch fantastisch synchronisiert wurde, meines Erachtens, die dann erfährt dann sozusagen, was aus Hawk geworden ist. Weil sie ihn sucht. Sie sucht Hawk und hat aber nur Hawks Companion gefunden, nämlich Varric. Und verhört ihn halt. Der sich vermutlich hat gefangen nehmen lassen, um Hawk, um abzulenken, damit Hawk abkommt. Und das Schöne ist, dass schon im Prolog der Geschichte gezeigt wird, dass wahrscheinlich nicht alles stimmt, was er erzählt. Ja. Weil es fängt damit an, dass du einen Prolog spielst, wo Hawk und seine Schwester sind, oder eben der Bruder, je nachdem, was du spielst. Und du hast dann komplett aufgelevelten Charakter in dem Moment und schlachtest halt alles ohne Probleme ab, weil du auch die besten Skills zur Verfügung hast. Und um dich herum wird einfach alles platt gemacht. Und dann startet der Zwischensequenz, wo sie noch mehr platt machen. Und dann kommt halt Cassandra dazwischen. Varric, ich will die wahre Geschichte hören. So, ja, kommt der Drache um die Ecke. Und dann ist so, ja, ich erzähle euch ja die richtige Geschichte. Und dann fängt der richtige Prolog an. Bist du auf einmal mit der schwächeren Ausrüstung mitten während der Flucht eben aus deinem Heimatdorf. Und da fängt die Geschichte erst richtig an. Aber wie gesagt, ob jetzt alles stimmt, was Varric erzählt würde, wird halt offen gelassen. Richtig, ja, genau. Und das stimmt niemals alles. Wie auch im ersten Teil gab es auch in diesem Teil wieder DLCs, die nicht so gut waren. Wir hatten das Schwarze Emporium, was im Prinzip es ist ein Markt, du kannst deinen Charakter noch beändern und kriegst den komischen Hund. Yay. Meistens war das Ding kostenlos. Ja, aber es war meistens aber nur kostenloser Schrott. Dann haben wir der verbannte Prinz, wo die den Prinzen dazu gekriegt haben, Sebastian, den niemand mochte. Der wurde auch nie wieder erwähnt, der ist auch ein Arsch. Dann hattest du natürlich Gegenstandspakete, weil die braucht man in einem Rollenspiel. Du brauchst DLCs, die stärker waren, so ein Bullshit. Dann hatten wir das Vermächtnis, da ging es um eine Questreihe zu Hawks verstorbenen Vater. Dann hattest du nochmal ein Gegenstandspaket. Und dann hattest du zum Ende das Zeichen der Assassinen, wo eigentlich nur dazu da war, um Felicia Day glücklich zu machen. Die Darstellerin, aber die da auch drin vorkam. Du konntest sie ganz kurz romancen. Es gab einen Kuss, die ist abgehauen, das war's. Und es gab eine Webserie namens Dragon Age Redemption, die Zusammenarbeit mit Felicia Day in sechsteiliger Webserie erschien. Darüber nimmt sie die Rolle der Elfin Talis und die taucht da auf. Und ihr kämpft kurz gegen irgendwas und das war's. Das dauert, glaube ich, keine halbe Stunde. Es sind scheiß DLCs. Es sind wirkliche. Ja, vor allem bei Vermächtnis, der Endkampf ist der ätzendste Kampf, den ich je in einem Dragon Age gespielt habe. Ja, das stimmt. Ist das nicht. Oh, ist das. Ja, das ist im Gefängnis der ehemaligen Grauen Wächter. Da war was. Wo du einfach nur diesen riesigen Raum hast, der die ganze Zeit mit Stacheln und allem gefüllt wird, die dich gefühlt one-shotten. und du eigentlich nur im Kreis rumläufst, hoffst, dass die Cooldowns für die Heilung da ist, dann haust du zweimal, dann läufst du wieder weg, wartest, bis der Cooldown für die Heilung da ist, dann haust du ihn wieder zweimal, wartest auf den Cooldown, bis du dich heilen kannst und schlägst wieder zweimal, bis er irgendwann umfällt. Ja, es war kein gutes Game. Also es war kein gutes DLC. Nee, es war es überhaupt nicht. Nee, absolut nicht. Markus, du noch irgendwelche Worte zu Teil 2? Vergesst ihn, schaut euch eine Zusammenfassung auf YouTube an und macht mit dem nächsten weiter. Nein, ich kann da wenig Gutes dran finden, weil das Beste, was es in Dragon Age 2 gibt, wurde in den nachfolgenden Teilen wiederverwendet. Das stimmt, ja. Kommen wir nämlich gleich zu tatsächlich einem meiner absoluten Lieblingsteile nach Teil 1. Und das bleibt auch so, es wird auch immer so bleiben. Und zwar Dragon Age Inquisition, der alles auf den Kopf gestellt hat, im Prinzip von den Games, tatsächlich. So ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Gute Sachen aus Teil 1 und aus Teil 2, aber auch aus Teil 2. Das taktische Kampfsystem kam zurück. Nicht perfekt, aber es war auf jeden Fall ein deutlicher Sprung wieder von Teil 2. Deutlicher Sprung, ja. Die Grafik-Engine wurde komplett überarbeitet. Das ist eine komplett neue. Die Charaktere sahen so viel besser aus. Es ist jetzt die Frostbite 3 Engine, die eigentlich nur in wie hieß es, Battlefield benutzt wurde, damals von EA. Und dann hat EA damals alle Studios, die sie geschluckt hatten, gezwungen, halt diese Engine zu benutzen. Genau. Ja. Deswegen gute Games rauskamen und auch ein Hauptshit. Ja, das war der Anfang vom Ende der Need for Speed-Teile übrigens, weil die natürlich eigentlich nicht für Rennspiele gedacht ist, die Frostbite-Engine. Aber egal. Ja, leider. Aber egal. Danach kamen wir, also wie gesagt, wir kamen dann zu Inquisition. Ich habe Inquisition damals, als es rauskam, ich war so gehypt auf dieses Game. Ich hatte es mir für meinen damals besten PC der Welt gekauft. Und es lief natürlich nicht. Ich war wirklich enttäuscht, weil ich habe es gekauft. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um es runterzuladen. Ich habe es gestartet, ich habe mich gefreut. Der Ladebildschirm dauerte 300 Jahre und dann lief es nicht. Ich so, shit. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht so viel Kohle hatte. Dennoch habe ich es mir am nächsten Tag einfach für die PlayStation 3 gekauft damals. Die echt hässlich war. Die PlayStation 3 Version war wirklich, wirklich hässlich. Das war eins der letzten Games, die noch für die PlayStation 3 erschienen sind. Nee, die 360-Version war okay, aber ich habe es mir, glaube ich, damals für die Xbox One schon geholt. Zumindest meine Erinnerung. Die Ladezeit, ich hatte damals keine PS4, deswegen konnte ich es nicht. Oder geschweige denn Xbox One. Die Ladezeiten waren grauenhaft. Wenn du fertig warst mit reinladen, hast du alle Figuren gesehen in der Low-Rest-Version der Welt für ungefähr 3-4 Sekunden und danach wurden alle reingeladen. Fürchterlich. Absolut fürchterlich, die Version. Die habe ich damals durchgespielt. Eins meiner absoluten Highlights des Spiels ist, dass du dir ja die Stimme aussuchen kannst. Und der männliche, der kann halt einfach der hat halt einfach dann den Synchronsprecher von Sean Bean. Ja. Wo ich mir so denke, warum sollte ich mich gegen die Synchronstimme von Sean Bean entscheiden? Oh shit, I'm going to die. Einfach genau aus dem Grund, den Stefan gerade genannt hat. Sobald du Sean Beans Stimme hättest, stirbst du. Ja, bist du zum Tode verurteilt, ja. Das stimmt, ja. Aber ich habe trotzdem seine Stimme genommen, weil natürlich. Ganz kurz. Dieses Spiel hat mich allein schon vom Menü her überzeugt, weil du einen Haufen Leute gesehen hast, die irgendwo hingelaufen sind. Auf der einen Seite Templer, auf der anderen Seite Magier. Und wenn du auf Start drückst, gibt es einen riesengroßen Knall und das Spiel fängt an. Ich liebe das. Ich liebe das. Wie schaut es bei euch eigentlich aus zu Inquisition? Habt ihr es damals auch? Markus hat sich damals gekauft, dass es rauskam für die PlayStation 4, das weiß ich. Und durchgespielt und sofort und durchgespielt. Gesuchtet Gott, war das ein Suchtfaktor. An das Bild erinnere ich mich noch, als du mir das Bild dazu geschickt hast. Hey, ich hab mir das Spiel gekauft. Du Sack, ich muss auch. Es war ein super Ding. Erzähl weiter. Also ich hab's in Inquisition so dermaßen durchgesuchtet. Ich mochte die Atmosphäre, dieses wieder Dunkle, dieses wieder, du hast von vornherein eine Aufgabe, du wirst gehasst, egal wer du bist, du wirst mit Füßen getreten. Gott, hab ich es geliebt, weil das hat mir die Befriedigung gegeben, wenn ich dasselbe getan habe. Und dieses Gefühl, immer mächtiger mit dieser aufgezwungenen Fähigkeit zu werden. Oh, und die Companions, oh, von denen wollen wir gar nicht erst anfangen. Einer besser als der andere. Es ist so ein geniales Game gewesen. Und dann baust du deine eigene Festung auf, verdammt. Ja. Und holst dir die Leute da rein. Jede Nebenquest hatte das Gefühl, du machst deine Inquisition stärker, dein Schloss wird stärker, du kriegst neue Leute dazu, neue Händler, neue Ausrüstung. Ich konnte nicht anders als jede Nebenquest machen. Ja. das stimmt. Es war aufgebaut wie ein MMO, finde ich. Es ist ein MMO im Singleplayer, tatsächlich, finde ich persönlich. Mit Karten, die eine verdammt lange Ladezeit haben. Mit riesengroßen Karten, die du komplett erkunden kannst, so weit du willst, so lange du willst. Das ist richtig geil. Ja, ist. Aber es sind auch mit Karten, die denen es besser getan hätten, wenn sie nur halb so groß gewesen wären. Ja, das stimmt, ja. Weil das Haufen ist nämlich Scheiß genau das, was den Jürgen nämlich nicht mehr gefallen hat, weil Jürgen hat das Spiel damals nicht durchgespielt. Er hat es bis heute nicht durchgespielt. Ah, schade. Warum? A, ich bin nicht so der MMO-Guy. Ja, leider nicht. Ich habe es immer wieder mal versucht, aber leider nicht. Sei froh, das ist nur ein ewiges Zeitgrab. Ja, alles cool. Ja. Es ist halt, das Ding ist halt, ich kam halt in die erste Welt. Das ist ja dieses große grüne Grasfeld. Ne? Das ist ja, richtig. Die stille Ebene aus Final Fantasy X. Und an sich ja ziemlich cool. Du fängst halt an zu erkunden und es macht auch alles soweit Spaß. Aber es hat sich so gezogen und du hast halt viel zu viele einfach nur sinnlose Fetch-Quests, wo du einfach lauf dahin, drück A und lauf wieder zurück. Lauf dahin, drück A und lauf wieder zurück. Aber wie geil konntest du dir das machen? Wenn du auf dieser ersten Map dir zum Ziel setzt, alle diese grünen Scherben zu verschließen, das ist ein Anspruch, weil da bist du auf einmal mit Gegnern, du bist irgendwie Level 10 und die haben Level 40. Dann weich mal rechtzeitig aus und lange genug, dass du den scheiß Knopf lange genug halten kannst. Storytechnisch ganz kurz. Storytechnisch ist es folgendermaßen. Du bist ein random Dude. Oder Dudin, je nachdem. Du kannst spielen als Mensch, Elf, Zwerg oder als erstes Mal Konari. Mit einem wirklich sehr detaillierten erstmal sehr detaillierten. Ja, in den anderen das haben wir gar nicht erwähnt. In den anderen beiden Teilen konntest du dein Gesicht nicht so krass detailliert umbauen. Meistens hast du entweder einen Dude mit langem Bart und langen Haaren oder kurzen Haaren gespielt oder halt eine Tussi mit langen Haaren und der Haarfarbe deiner Wahl. Also ich habe es bisher dreimal durchgespielt. Einmal als Krieger, normaler als Krieger. Also man würde wählen zwischen Krieger, Schurke und Magier. Aber da hast du halt natürlich mehr Möglichkeiten mit Schwert und Schild oder, also dass richtig. Du als Tank spielst oder als Damage-Dealer, ja. Richtig, ja. Das konntest du dann auswählen. Als Schurke konntest du auswählen zwischen Nah- und Fernkampf und mit Fallen und so weiter. Und als Magier konntest du auswählen zwischen Rot, Blau und anderer Magie. Also halt Feuer, Blitz und ich glaube noch dunkle Magie oder irgendwie so war das noch. Da konntest du auch oder mischen, Heilmagie halt. Je nachdem. Ja. In Heilmagie konntest du auch mischen, konntest du verschiedene Fähigkeiten freischalten, war sehr cool. Also erstes, wie gesagt, als Mensch Krieger durchgespielt, zum zweiten Mal als Elfen-Schurken, die aussah wie Daenerys. Da hab ich mir in YouTube hier angeguckt, wie erstelle ich Daenerys in Dragon Age? Habe ich das gemacht? Ja, das hast du doch nur gemacht, damit du an die blonde Elfin rankommst. Die ich am Anfang nicht mochte, richtig. Die, nicht nur das... Die, das ist Sarah. Die übrigens die Stimme Elfin, von Ranbury aus Detektiv Conan hat. Oh, stimmt, ja. Eine Elfin, die andere Elfin hast, die Magierin hast. Ich habe die Frau geheiratet. Ranruft Polizei. Ich habe die Frau geheiratet. Der Gedanke, den ich immer hatte, immer wenn du diese Stimme hörst, denkst du dir, ruf die Polizei. Hey, Ran kann er wenigstens dafür. Es ist eher Conan, wenn er irgendwo auftaucht, dass du die Polizei rufen solltest. Ja. Ja, aber sie kriegt immer genau diesen Satz ab. Sie hat nur die Aufgabe, die Polizei zu rufen. Oder einen Krankenwagen. Oder ab und zu mal den Krankenwagen. Ja. Und im dritten Mal habe ich es durchgespielt als Zwergschurke. Schurke hat sie angetan, ja, genau, Detail, hä? Zwergschurke. Als Elf Magierin und als Mensch Krieger. Ah. Als Zwergschurke. Schurke ist bei mir Standard. Wenn du frag Markus, das ist bei mir absolut Standard. Also wenn ich nicht weiß, was sonst, dann Schurke. Wenn ich weiß, was sonst, dann Schurke, richtig. Und am Anfang kannst du dich halt entscheiden, ob du männlichen oder weiblichen Charakter spielen willst. Wie gesagt, ob Mensch, Elf, Zwerg oder Konari. Und dann konntest du auch deine Stimme wählen, konntest halt deinen Charakter wirklich sehr, sehr, sehr, sehr schön aussehen lassen. Oder auch unglaublich hässlich aussehen lassen, je nachdem. Ja, aber es ist ein uralter Internet-Gag, den ich nicht mehr sehen kann. Ja, ich auch nicht. Und du startest halt in das Spiel rein tatsächlich mit einer Explosion, weil du überlebst diese Explosion und dir wird vorgeworfen, dass du das warst. Und so geht das Spiel dann halt los. Und dann hast du eine Narbe auf deiner Hand, die sich halt als Mal ausregt, dass du komische offene Portale aller Oblivion einfach schließen kannst, die halt grün sind. Und dann bist du halt unterwegs und gründest sozusagen deine Inquisition und tust dann so mit die Leute. Ja, du musst fliehen, landest in den Bergen und findest durch puren Zufall halt so eine leere Kapelle, wo in der du dann deine Inquisition aufbauen kannst. Ja, ja, die dann zufälligerweise von einem gewissen Elfen gefunden werden, über den wir gleich noch reden werden. Und dann da baust du halt dann Sachen auf. Du hast halt zum Beispiel, hast später diese typischen Sachen. Du bist halt, eine Inquisition ist eigentlich eine Abkapselung der Oberherrschaft und die sich selbst als Militärstaat ansieht, im Prinzip. Mit einem Haupttyp namens einem Inquisitor und der bist dann du. Ja, wer auch sonst. Ja, auch sonst. Der Hauptcharakter. Ich bin hier der Hauptprotagonist. Ich bin John Hauptcharakter, genau. Ich bin John Hauptcharakter. Ich bin John Inquisitor. Du kannst dich auch entscheiden, später hast du dann auch zum Beispiel, hey, irgendein Typ schmeißt deine Burg mit Ziegen, was machen wir mit ihm? Ja, lass ihn weitermachen, ist okay. Oder du kannst natürlich auch, wie Markus sagen, exekutiert ihn. Ich finde, also, so wie du das erzählst, ist das ja eine falsche Darstellung der Tatsache. Warum? Ich kann mir vorstellen, wie du süffisant auf deinem Thron sitzt, deinen Wein schwenkst, ab mit dem Kopf! Man muss es mal aus der Perspektive dieser armen Ziegen sehen. Ein Mann schändet mehrere Ziegen und das Leben dieser Ziegen ist nicht weniger wert als das des Mannes. Er hat die Ziegen getötet, also es ist ausgleichende Gerechtigkeit, wenn er dasselbe erfährt. Ich finde es süß, wie du eloquent versuchst, dich da rauszureden. Finde ich gut, ja. Oder irgendein Typ, der tot ist, kannst du als. Ich habe ihn als gemeinnütziger Arbeit in einer Kiste verurteilt. Also die Kiste verurteilt sozusagen. Das ist völlig bescheuert. Es ist ein großartiges Spiel. Ich liebe den Teil bis heute. Die Story ist super. Vor allem, dass du von der Nebenstory aus Teil 2, der Oberbösewicht in dem Teil wird, finde ich geil. Es ist halt cool. Du hast auch wieder einen riesengroßen Cast. Von dem Teil will ich fast nicht spoilern, weil den sollte man wirklich nochmal spielen. Wenn ihr wirklich Bock drauf habt, spielt den Teil. Das Schöne übrigens an dem Teil aber ist... Aber über einen möchte ich sprechen, weil er mein Lieblingscharakter im ganzen Spiel ist. Ja, über die Charaktere schon. Ganz kurz. Mhm. Über die Charaktere, über die reden wir auf jeden Fall. Wenn ihr aber den Teil spielen wollt, aber nicht wisst, was im Vorteil passiert ist und noch keinen Bock habt, da eins und Teil 2 zu spielen, gibt es eine Internetseite, die bis heute funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert noch. Ich weiß es nicht mehr genau. Dragon Age Keep. Dadurch kann man nämlich nicht entscheiden, was man gemacht hat. Und dann kann man nachlesen, was alles passiert ist. Und diesen Speicherstand kannst du dann mit hier übernehmen. Er bringt nicht sonderlich viel, aber ist nett. So kann man nochmal nachschauen. Ja, verändert halt zumindest ein paar Dialoge, ja. Richtig, wenn man zum Beispiel das nicht machen will. Der ist für Immersion nicht uninteressant. Ja, als Charaktere technisch ist es wirklich sehr, sehr gut. Wie oft habt ihr es durchgespielt? Also du hast es nie durchgespielt, das weiß ich. Markus, wie schaut es bei dir aus? Zweimal. Wie oft hast du es durchgespielt? Zweimal. Okay. Einmal als gut, einmal als böse. Du meinst zweimal als böse. Zweimal als für dich gut und einmal als für dich böse. Einmal als gut und einmal als böse. Das ist klar. Okay, Glase, hatte ich recht. die Charaktere, die du triffst, sind alle super. Was ist dein Lieblingscharakter, Jürgen? Der hier, wie heißt der? Dorian, der schwule Magier mit dem Dorian Schnurren. Ist klasse. Dorian ist klasse. Der ist Totenbeschwörer bei mir gewesen. Der war richtig cool. Der hat den deutschen Synchronsprecher von Captain Jack Harkness. Das war total geil. Peter Fletcher. Ja, der ist richtig cool, ja. Mein Charakterin tatsächlich in diesem Teil war tatsächlich Cassandra. Ich war ein riesengroßer Fan von Cassandra. Ja, nur weil sie kurze Haare hat. Und einen dicken Arsch, Alter. Jesus Christ. Deswegen bist du ja auch auf Morrigan reingefallen, also... Morrigan hat ja nur hochgesteckte Haare, die hatte eigentlich lange Haare. Die habe jetzt einen Mensch geheiratet, die Frau, das war es noch mehr wert. Die ist echt, ich liebe Cassandra. Ich habe die Schreiberin geromanced damals. Also die vor deinem War Room steht und die Papierarbeit macht. Josephine. Ja, genau. Ja, Josephine, die ist auch super, ja. Aber ich finde halt bei Cassandra so super, die stellt sich so, haha, ich bin Cassandra, mir kann gar nichts, aber ich lese gern Schmuddelromane, die einfach scheiße geschrieben sind. von Varric. Finde ich gut. Der übrigens gut. Da auch dabei ist, auch in deinem Team. Richtig. Wieder, Varric. Ja, Varric ist auch wieder dabei. Varric ist diesmal auch im Team dabei, richtig. Mit dem kann man auch wieder durch die Gegend rennen. Wir haben noch Blackwall, ein ehemaliger grauer Wächter. Der langweiliger Charakter im Team, wenn du mich fragst. Nee, der kommt erst. Das ist Vivian. Das ist der langweiligste Charakter im Team. Weil ganz ehrlich, Vivian, du kannst in dieser Burg, der du bist, kannst du durch die Gegend rennen und mit den Leuten die ganze Zeit reden. Ich habe ums Verrecken nie gewusst, wo zur Hölle steht die eigentlich. Ich habe nie mit der geredet. Ist das nicht diese dunkelhäutige Magierin mit dem Korsett, das die Titten so hochgeschoben hat? Ja, richtig. Ich habe so gut wie nie mit dieser Frau geredet. Nie. Weil ich keinen Bock hatte, jedes Mal da rauf zu laufen. Ja, du hast den Typ mit dem großen Hut und dem bleichen Gesicht gehabt. Das war Cole, richtig? Cole ist cool. Er ist ein Geist. Ja, der war relativ cool, ja. Schweigsam, aber cool. Ja. Da haben wir dann einer der besten Charaktere, auch der eiserne Bulle. Ich liebe den eisernen Bulle. Vor allem, wenn du ihn datest. Ah, oh, der Freddy Prinze Jr. auf Englisch. Ah, ist so gut. Oh Gott. So, you want to ride the bull. Das ist so genial. So gut. Ja, da haben sie dem wenigstens einen coolen Charakter sprechen lassen, während der Mass Effect 3 uns Mass Effect 3 versaut hat. Ja, indem er... Jimmy Vega seine Stimme geliehen hat, ja. Richtig, furchtbar. Übrigens auf Deutsch gesprochen von Ingo Albrecht, auch absolut genialer Sprecher. Fantastisch. Also ich hab gegen den Bullen absolut nichts auszusetzen. Ich mag es halt einfach, dass er teilweise auch von sich in der dritten Person spricht. Geiler Typ. Einer meiner liebsten Charaktere, der Bulle. Ich liebe es, er ist so cool. Hallo, es ist quasi ein Berserker-Krieger mit einer Augenklappe. Was kannst du an dem nicht cool finden? Ja. Sarah ist eine Schurkin, sie ist eine Elfin. Am Anfang mochte ich sie nicht, im zweiten Playthrough habe ich sie dann geheiratet. Wenn du als Frau spielst. Ja. Die hasst dich, als wenn du männlich spielst. Das ist sehr interessant. Sie ist halt Sarah, sie ist komplett wahnsinnig, sie ist lustig, aber sie ist cool. Ist Sarah. Ist halt cool. Und dann gibt es für mich den furchtbarsten und nervigsten und dümmsten Charakter des kompletten Games, das ist Solus. Ich hasse Solus. Ich mag seine Überzeugung nicht, ich mag ihn nicht, ich mag den Charakter nicht, ich habe nie gern mit ihm geredet. Und die Sprecher haben es fantastisch dargestellt, dass er einfach ein unsympathischer Bastard ist. Ich mag Solus nicht, ich habe Solus noch nie gemocht. Wie schaut es bei euch aus? Sagen wir es mal so, wenn er nicht im nächsten Teil wieder jetzt aufgetaucht wäre, hätte ich komplett vergessen, dass er existiert. Ja, aber Solus es war Absicht, dass er auftaucht. Ja, Solus ist halt... Da will man auch nicht spoilern, vor allem nicht das Ende. Solus hat mit dem Ende was zu tun. Solus ist ein Arsch, meines Erachtens. Fertig. Er ist ein Arsch. Ja, man braucht ihn halt höchstens gameplay-technisch für seine Fähigkeiten, aber ich denke, dass da die anderen Magier bessere Wahl sind. Nicht mal das. Es reicht Dorian. Dorian ist, okay. Dorian ist das so sind der Vierer Beste. Team. In dem Teil sind Vierer Team. Es geht nichts über einen schwulen, sarkastischen Magier. Er ist einfach ein super geiler Typ. Ich liebe den einfach. Er ist super. Ja, richtig. Wenn ich mich nicht in Josephine verliebt gehabt hätte, ich habe ja einen männlichen Charakter gespielt, hätte ich ihn genommen. Seine Kussszene ist süß, wenn er so ein kleines Küsschen gibt, wenn er losrennt. Das finde ich gut. Ich glaube, wenn ich es jetzt nochmal anfange, dann mache ich es mit einem menschlichen Krieger und date ihn. Das ist eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Du musst dich halt... Bei dem Teil ist es wirklich so, spiel die Hauptstory. Nebenquests sind gut und schön. Auch die ganzen Karten, wobei mir geht das bis heute auf den Sack, dieses furchtbare System mit den hey, du möchtest gerne die Sachen auf der Karte freischalten. Ja, kein Problem. Warte 20 Stunden. Mit was? Weil die Zeit in echt abläuft. Das war, um die Leute wieder in das Spiel reinzuholen. Ich dachte so, was soll das? Ach, raustappen aus dem Game, Spieluhrzeit ändern, wieder reintappen, erledigt. Fand ich furchtbar. Den Ballroom an sich mochte ich aber von der ganzen Gestaltung her. Von der ganzen Gestaltung her? Und die Entscheidung, die du da drauf treffen konntest, war nicht uninteressant. Ja. Man trifft auch auf Morrigan wieder, man trifft auf Lyanna wieder, Cullen hat man auch noch. Cullen ja, ist so, in dem Teil hast du Morrigan wenigstens noch erkannt. Ja. Cullen ist so, hey, ich bin Cullen. Hi, Cullen. Mach's gut, Cullen. man hat noch Alistair. Und ein Charakter, den wir jetzt nicht spoilern, aber ich war sehr überrascht, dass er wieder auftaucht. Ja, das war sehr überrascht, dass er wieder auftaucht, ja. Und, mal noch ganz kurz, man hat halt dann den Bösewicht, der Älteste, den Antagonist des Games, den ich ja auch nicht verraten will, weil das halt, wenn man den zweiten, vor allem, weißt du, da sitzt du da so, ne, hast den zweiten Teil nicht mal durchgespielt, so, ach, daher kommt der. Ah, interesting. Interessant. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Game gewesen. Es hat auch wieder DLCs gekriegt, aber drei gute DLCs. Also das ist, es hat vier DLCs gekriegt mit dem komischen wie hieß es, mit diesem komischen bescheuerten Dingens Imperium-Schrott, den halt kein Mensch braucht, hat es gekriegt. Es hat drei Erweiterungen gekriegt, die ganz gut waren, die ganz okay waren. Eins, was sogar ein bisschen assig ist, weil es das richtige Ende des Spiels ist. Tatsächlich. Ja, es ist EA. Hallo. es gab Harkonsfänge, ein bisschen durch die Gegend gelatscht, auch so ein bisschen, glaube ich, in den tiefen Wegen oder so ähnlich war das noch. Stimmt. Harkonsfänge war das wichtige DLC, wo im Prinzip das richtige Ende dabei war. Dann konntest du nochmal durch die tiefen Wege durch, mit noch ein paar extra Leuten kennenlernen, so extra Zwergen, die Varric kennt und so weiter. Und dann war es noch irgendeins, was ich vergessen habe. Auf jeden Fall, es ist ein fantastisches Game. Es ist im Prinzip ein MMO. Ich finde es bis heute einfach nur großartig. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was sagt ihr jetzt was sagt ihr noch zu Inquisition? Es ist grandios. Die Ladezeiten müssten kürzer sein. Aber ansonsten kann man es nur genießen. Spielen. Ja, ich muss mich da nochmal reinarbeiten, aber es ist halt, ich habe noch im Moment andere Spiele auf der Pfanne. Ja. Absolut. Ja, ich würde sagen, wir kommen dann zum schlechtesten Teil der Reihe. Der auch viel zu spät kam. Und zwar 10 Jahre später kam dann The Wailguard, ehemals Dreadwolf. Und hat das Spiel in eine komplett andere Richtung geschmissen. Ja, es ist halt Medieval Mass Effect jetzt vom Kampfsystem her. Ja, es ist ein absolutes Action-Game gewesen. Es kam raus im 31. Oktober 24. Das hätte uns was sagen, bis es an Halloween kommt, verdammt. Ich hab's durchgespielt. Markus, wie war's bei dir? Hast du das eigentlich auch beendet? Ich hab's durchgespielt. Ich hab alles gemacht, was mir dieses Spiel zu bieten hatte. Wirklich jeden Nebenscheiß. Ja. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich tatsächlich erstaunt sein über das Fazit, das ich ziehen muss. Es ist mir mit viel, viel Abstand und mal sich von dem lösen, was man erwartet hat am Anfang, hat es mir besser gefallen als Dragon Age 2. Das war nicht schwer. Also, weil du sagtest, das ist der schlechteste Teil der Reihe. Für ja, mich für ist viele und Leute, bleibt für viele Dragon Leute Age 2 der schlechteste Teil der Reihe, weil in diesem Teil hatte ich zumindest noch ein bisschen was mir den Spaß gegeben hat. Diese zwei, drei Welten, die du da hattest, die Planeten, die du besuchen konntest, ja, die waren cool. Die haben sich cool verändert, du hattest Einfluss drauf, du hattest wirklich eine Interaktion mit dieser Welt, die Nebencharaktere, die Companions, die waren da. Ja, solide 0815. Um es jetzt mal positiv auszudrücken. Die waren solide 0815. Ja, du hast einen Kaffee trinkt in Assassine mit dem schlechtesten spanischen Akzent, den ich je gehört habe. Ja, Antonio Banderas. Nee, ich find's halt nur so lustig, weil ich hab's jetzt nur so am Rande mitbekommen, aber das Einzige, womit du dich mit ihm unterhalten kannst, ist, dass er gerne Kaffee trinkt. Er trinkt keine Kaffee und der schläft nicht, weil er einen Dämon in sich hat. Weil er sonst rauskommt. Weil er Gollum ist. Ja. Und, Du hast ja nicht durchgespielt, oder? Nein. Eins wollte ich noch sagen. Ab dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, es als ja, wie Dragon Age 1 als Dark Fantasy Rollenspiel zu betrachten, sondern nur als, es ist so ein interaktiver Film mit Rollenspielelementen. Also lasse ich mich drauf ein und mache Roleplay. Was bedeutet hat, ich date auch nur die, die dem Charakter, den ich designt habe, entsprechen, hatte ich meine Momente in dem Spiel. Weil ich ganz lange sah es aus, als würde ich die Zwergin daten. Und dann ist sie auf einmal nicht mehr mit meinem Charakter klargekommen, weil die halt mir zu sprunghaft auf Sex aus war. Das war im Teil 2 noch schlimmer. Hey, hallo, ich bin Anders. Willst du mich schön? Was? Und so ist es die Elfin geworden, die schüchtern, zurückhaltend und die geilste Romance-Story von all denen, die du potenziell romantisieren kannst, hat. um es als erste Liebe aufzubauen? Also, ich habe es auch durchgespielt gehabt. Ich habe auch alles gemacht, was man machen konnte, jede Nebenquest. Ich hatte auch das, das Goody Two Shoes Ende, wo alle überlebt haben, weil es war am Ende auch eine typische Suicide Mission und alle haben bei mir überlebt. Ich fand jeden einzelnen Charakter in dem Game, bis auf den alten Alle Necromancer. Kannst du aber nicht sagen. Ich will jetzt nichts näher darauf eingehen, weil das spoilern würde, aber alle stimmt nicht ganz. Lass mich. Ich fand fast alle Charaktere, bis auf zwei, und zwar Emmerich, der alte Necromancer, und Harding fand ich super. Alle anderen waren für mich entweder vergessenswert oder in meinen Augen einfach nur die schlecht geschriebenste Scheiße, die ich jemals gehört habe und jemals gesehen habe. Ist halt nur schade, dass sich alle das ganze Internet nur auf einen Charakter davon gestürzt haben. Müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es ist halt schade, dass... Nein, absolut nicht. Das Internet hat ja gesagt, das Spiel ist scheiße nur wegen dem Charakter und das ist halt Schwachsinn. Nee, das Spiel ist nicht scheiße wegen Charakter, der Charakter ist einfach nur scheiße. Das ist ja, der Charakter ist halt scheiße geschrieben, aber das, da kannst du trotzdem... Ich meine, ich persönlich, ich habe es halt 7-8 Stunden gespielt. Und ich fand es jetzt auch nicht als das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe. Ist ja Schwachsinn, weil so schlecht ist es jetzt auch wieder nicht. Dafür ist auch der Production Value zu hoch. Aber es ist halt, so, dass mir die Dialoge halt nicht viel gegeben haben. Dass ich die Story jetzt, zumindest bis jetzt, nicht wirklich spannend finde. Und dass die halt gesagt haben, ja, Varric ist verletzt, der spielt halt nicht mit, der ist nur da. Das nehme ich den übel. Ja, kann ich verstehen, absolut. Ich persönlich finde es hübsch. Ich mag den Stil, auch wenn viele da sich aufkriegen. Ja, ich fand nur den Reveal-Trailer, der war halt schlecht gemacht, weil das Spiel sieht gar nicht so aus wie in dem Trailer. Absolut nicht, nein. Also, es sieht aus wie Fortnite. Und ein YouTuber hat gesagt, oh, Storytelling sieht das aus, als würde HR im Raum sitzen und alle haben es nachgelabert. Keiner hat es gespielt. Alle haben es nachgelabert. Storytelling fand ich okay. Es ist nicht das Beste, es ist auch nicht das Schlechteste von dem Sinne her. Es ist halt nicht mehr das mega Gute, was wir erwartet haben von früher. Das war das Problem. Und von der Story her muss ich sagen, lässt sich sehr viel Zeit, bis mal das Interessante aufkommt. Ja, also das ist genau wieder das Problem mit Teil 2. Gegen Ende wird es richtig gut. Aber bis dahin. Bis du am Ende ein Plot-Twist nach dem anderen kommt, ja, dann wird es richtig, richtig gut. Also das Ende, diese letzten Spielstunden, wo ich den ganzen langweiligen Nebenscheiß gemacht hatte. Es gab eine Nebenquest, wo ich gesagt habe, die musst du spielen, sonst nimmst du dir wirklich was von der Geschichte weg. Ja. Aber ansonsten war der größte Teil zum Wegwerfen. Aber das Ende, die letzten 4 Spielstunden, hat nochmal richtig gezogen. Es macht kein gutes Spiel aus. Du hast halt auch gemerkt, dieses Spiel war vorher angelegt als Live-Service-Game. Das siehst du dem Spiel an. Das siehst du dem Spiel leider so an. Das siehst du dem Spiel an in den Charakteren, die du freischaltest. Das siehst du dem Spiel an in den in dem Inventar, was du hast, was du ausrüsten kannst. Das siehst du an dem Abel-Stuff, was du machen kannst. Das siehst du an den Quests, die du hast. Du merkst wirklich, dieses Spiel sollte vorher ein Live-Service-Game werden. Dank dem Erfolg von Fallen Order, also von Star Wars Jedi Fallen Order, und den unglaublich beschissenen Zahlen von Anthem damals, falls sich noch irgendjemand an Anthem erinnert, haben sie gesagt, okay, gut, ihr baut das Spiel um, aber das Spiel wäre schon längst erschienen, hätte schon längst rauskommen sollen. Und ja, dann wurde das Spiel halt umgebaut und deswegen dauerte es halt Ewigkeiten, bis es rauskam. Du hast halt wirklich, also du siehst dem Spiel an, es war ein Live-Service-Game und es sollte als Live-Service rauskommen. Kämpfen ist okay, wie gesagt, ich finde es ganz hübsch. Storytechnisch haben wir schon erwähnt, es ist nicht das Beste, aber auch nicht eine komplette Grütze. Es zieht am Ende wirklich ordentlich an. Ich mag Rook eigentlich, dein Hauptcharakter heißt ja Rook. Ich mag den eigentlich, er hat jetzt diesmal auch, er hat auch wie im zweiten und dritten Teil hast du jetzt schon deine eigene Stimme. Da hast du wieder einen sehr detaillierten Charakter, Dieter, wo ich denke, wow, kannst da geile Sachen erstellen. Die Haarphysik ist super, weil meine Shockender so mit der Haare die ganze Zeit. Ist ja cool. Dafür muss man meine Lanze brechen. Die Haarphysik in dem Spiel war nicht mehr normal. Das war der Hammer, wie das aussah, ja. Es ist wirklich. Ah ja, und noch eine Sache: Morrigan sah scheiße in dem Spiel aus. Ja, das stimmt. Taucht doch nur ganz kurz auf. Ja, aber es ist, wenn sie nicht halt gesagt hätten, dass es ist und sie nicht die Synchronsprecherin gehabt hätte, hätte ich nicht erraten, dass sie das ist. Es ist bei dem Game, ist es tatsächlich so, es ist sehr viel Hit und Miss. Ich werde denen nicht verzeihen, dass sie das innerhalb von zwei, drei Monaten in PS Plus gepackt haben. Wow. Auch nicht, so dass, schlecht war es nicht, ganz ehrlich. Ja. Auch nicht, dass das der Haupttyp von Bio oder von der Arzt gesagt hätte, ja, wär's ein Dings gewesen, so in so einem Game, wo die Leute ständig zahlen, Livestream-Game, dann hätte es mehr Erfolg gehabt. Bullshit. Schreibt einfach ein gutes Game, macht ein gutes Game, dann ist es auch erfolgreich. Wie wir gesehen haben mit Expedition 33, ihr Wichser. Du siehst es an Spielen wie eben Baldur's Gate 3, dass die Leute halt wirklich gut geschriebene Dialoge haben möchten. Du siehst es an Claire Obscure, dass du halt einfach durch eine geile Inszenierung, dass die Leute da einfach Bock drauf bekommen. Das ist halt so. Richtig. Claire Obscure ist ja nicht nur so gut, es ist diese ganze Inszenierung, dieser ganze Bombast. Das ist das, was ja vor allem Dragon Age Inquisition schon angefangen hatte. Das wollte ja schon sehr viel epischer sein. Und das, wenn sie nachgezogen hätten richtig, in Velgard. Richtig. Ja. Super. Und ich finde tatsächlich, wie ihr es richtig gesagt habt, man sieht an diesen Perlen, die entstanden sind, wo alle immer sagen, das darf aber nicht der neue Standard werden. Hoffentlich setzt das jetzt nicht voraus, dass alle so sein müssen als AAA. Das fand ich am allergeilsten. Baldur's Gate 3 kommt raus, räumt alles ab und dann hast du diese ganzen Ubisoft-Mitarbeiter, die halt Panik kriegen, weil sie natürlich dann Angst vor den Investoren haben. Das hat ja nichts mit dem Spiel, mit Baldur's Gate selbst zu tun gehabt. Sondern das darf aber jetzt nicht der Standard werden, weil das so ein Production-Value ist, die müssen solche Spiele dann ja in 2 Jahren zusammenklöppeln, weil EA die sonst... Haben sich wenn EA sonst sich nicht die 8. Nacht leisten kann oder so. Ja, Scheiße. Richtig. Es ist richtiger Bull. Ja, es ist halt, also dieses Spiel merkst du wirklich, Corporal Greed ist extrem da drin gewesen. Mhm. Da haben sehr, sehr viele Leute haben daran rumgemischt, wo die eigentlich hätten die Finger lassen sollen. Was EA immer macht, wenn sie eine Reihe ruinieren wollen. Dann mischen alle sich mit zu sehr ein. Ja, sie mischen sich zu sehr ein. Die Storyschreiberin. Guck mal, das könnte noch ein bisschen mehr Geld bringen. Ich lache mich immer bei der Storyschreiberin, lache ich mich immer noch kaputt. Gets, it writes a story to one of the most successful franchises. Fucks it up, leaves. Das ist funny. War ja sehr gut. Viele Leute mögen die Story von Velgard nicht. Ich fand die Story von Velgard gegen Ende fand ich sie gut. Ich meine nicht mal die Schreiberin hier wie heißt die. Soul Reaver Teile geschrieben hat und dann auch die Uncharted Teile geschrieben hat, Amy Henning. Weiß ich nicht mehr. Selbst sie hätte das nicht mehr retten können. Nee. Du hast wirklich gesehen, da ist zu viel dran rumgebastelt worden, da hätte man eigentlich hätte es einstampfen sollen, komplett. Und man muss ehrlich sagen, gerade am Ende, wo die Story so anzieht, du siehst, es lag jetzt nicht rein am Storywriting. Du siehst am Ende tatsächlich, das wurde zuletzt produziert. Das davor war alles schon da. Die Charaktere, wie sie sich aufgebaut haben und so weiter. Das war alles da. Das Ende siehst du, das ist neu. Das merkst du. Das merkst du so stark. Weil sich da noch jemand nochmal dran gesetzt hat. Der Switch ist so krass. Ja, der Switch ist so krass. Und eins muss ich trotzdem leider sagen, auch wenn ihr vorher gesagt habt, man will nicht drauf eingehen, was ich sehr schade fand, war dieses gekünstelte und nicht natürlich eingepflogene Outing, das es gab. Es war ein Self-Insert-Character, das war fürchterlich. Der hatte so wenig Liebe bekommen und er hätte viel mehr Liebe verdient und das war alles, was ich dazu sagen wollte. Weil man hätte das natürlich mit Liebe machen können. Hätte man ja auch, aber es sollte einfach nur plakativ sein. Ich meine, dieser legendäre Spruch, wie gesagt, ich gehe nicht direkt auf das Thema ein, aber dieser legendäre Spruch, sie setzt sich an den Tisch, ja, so bin ich halt. Und du siehst so, das Meme, damn, I just sat here on the table. Ja? Nein, who the fuck started a conversation like this? I just sat down. Ja, genau. Und denkst du so, du kannst dich doch nicht da hinsetzen. Ja, so bin ich jetzt halt. Und denkst du, Alter, Chima, deine Nuggets. Es ist, wie Markus richtig sagt, man kann solche Themen ja gerne behandeln und das hat ja nichts mit dem Fantasy-Setting zu tun. Aber da muss das. Nee, absolut. Das nicht. Musst du halt mit ein bisschen Feingefühl machen. Nehmen wir aber jetzt hier mal. Halt, es ist so stark aufs Auge. Nehmen wir Dragon Age 1. So du konntest mit Leyana und mit Zephyrin konntest du mit beiden Geschlechtern ran. Ja? Dorian war, wo wir eben drüber gesprochen haben, der ist schwul. Hat das irgendjemand interessiert? Hat irgendjemand damals, als das Spiel rauskam, irgendeine Kontroverse draus gemacht, dass da ein schwuler Charakter drin ist? Nein. Im Gegenteil, ich fand Dorian so cool, dass ich extra mal einen Kerl gespielt habe, um ihn zu daten. Ja. Das sehe ich halt auch so. Das ist halt so, solange du es einfach dahin stellst, es ist so und du machst einfach kein Fass auf deswegen. Ist halt. Richtig. Ist halt so. Ja, der ist einfach nur. Er steht halt auf so Männer. Ach so, ja, okay, cool, machen wir weiter. Fertig. Ja. Aber einfach so sich dahin zu stellen, ja, ich bin so. Und denkst du, nee, so läuft das nicht. Ja, wir machen jetzt ein Thema draus, lassen wir das. Aber da, ja, genau, ja. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil. Ja, nee, Markus, ich gebe dir auch zu 100% recht. Wenn man da mit Fingerspitzengefühl rangeht, geht das. Aber wie gesagt, machen wir das Thema nicht noch weiter auf, weil das ist sonst ein Fass ohne Boden. Nee, machen wir einfach. Das ist einer der schlecht geschriebensten Charaktere im Fantasy-Universum. Fertig, dann fertig. Aus Ende. Dann. Wie gesagt, um das Ganze abzuschließen, für mich persönlich ist es echt Teil 1, also Reihenfolge Teil 1, also Origins, Inquisition, Teil 2 und Valga. So ist es bei mir, die Reihenfolge. Bei mir ist es das Gleiche. Bei Markus Teil ist 1. Es dann... Origins, also hat bei dir ist es vermutlich Origins. Ja. Origins, Inquisition, Wailguard, Dragon Age 2. Jawohl. Wunderbar. Würdet ihr, jetzt kommen wir zu der großen Frage, ne? Würdet ihr vielleicht nochmal einen Teil machen, wenn du sagen würdest, hier, Jürgen, möchtest du uns einen neuen Dragon Age Teil machen? Ja, in der Welt, weil die Welt selbst ist total interessant. Die ganzen Konflikte darin sind total spannend. Man müsste halt quasi Baldur's Gate 3 draus machen, um das nochmal retten zu können. Ganz einfach. Also einfach in Anführungsstrichen natürlich. Aber es ist halt, wenn du Dragon Age in irgendeiner Form nochmal retten möchtest, müsste eigentlich ein Baldur's Gate 3 dabei rauskommen. Das ist der einzige Ding, wo ich sehe, dass du Dragon Age nochmal ins richtige Fahrwasser bringen könntest. Es muss ja nicht ganz so gut geschrieben sein. Es muss ja nicht perfekt. Also, Baldur's Gate 3 ist auch nicht perfekt, aber es ist halt einfach so, die Tiefe vom Writing müsste halt zumindest so sein. Mhm. Wie gesagt, das Kampfsystem, da kann man ja, und alles andere kann man auch nochmal drüber streiten, aber die Tiefe vom Writing muss eigentlich dem von Baldur's Gate fast ebenbürtig sein. Sonst funktioniert es nicht mehr. Stimmt, ja, da gebe ich dir recht. Das sind meine 5 Cent dazu. Würde ich ein neues Markus machen? Ja, aber mit Bedingungen. Erstens will ich den Projektlead haben, zweitens haben sich die Investoren rauszuhalten und zu akzeptieren, was ich mit meinem Team entscheide. Und die sollen Fakt drauf geben, was mehr Geld bringt. Glaubt mir, es verkauft sich danach. Zweitens gehen wir zurück in Dark Fantasy. Drittens nehmen wir wieder ein bisschen mehr diese Dämonen-Aspekte von den Magiern mit auf. Mhm. Die ihr komplett rausgenommen habt. Und viertens, wie es Jürgen auch schon gesagt hat, lasst uns mal richtig geile Storywriter holen. Scheiß auf den Rest. Machen wir erstmal eine richtig geile Story und drumherum entwickeln wir Engine, Kampfsystem. Weil du könntest meines Erachtens auch ein totales Rotz-Pixel-Game da rausbringen, wenn die Story richtig gut geschrieben ist, verkauft sich's und du hast nicht so einen horrenden Budgetverbrauch. Lasst uns erstmal die geilste Grafik machen. Wir investieren 28 Millionen in die Grafik. Ja, Moment, wir haben noch kein Spiel. Nein, dann machen wir 30 Millionen für die Grafik. Verkauft sich schon. Nein, scheiß mal auf Blender. Die Story muss so gut sein, dass es sich als Pixel-Game verkauft. Ja, das unterschreibe ich. Das sind meine 5 Cent dazu. Das unterschreibe ich, das sage ich absolut dazu. Was ich dann noch addieren möchte, ist ich hätte gern mehr datebare Charaktere. Das ist alles. Am besten, ich möchte die ganze Welt daten. Ich möchte alles daten, was ist. Alles. Ich möchte einen du willst daten. Den Baum daten. Ich möchte den Baum daten. Ich möchte einen von den Bösen daten. Da kommt ja jetzt Date Idee. Everything für dich raus, Pastor. Wie, Wie ich weiß, geil wäre das, wenn du den Endboss daten könntest? Weißt du, wie geil das wäre, wenn du den Endboss kennenlernst, der sich bei dir einschmuggelt, du ihn daten kannst und die dann sozusagen umkehrst oder du ihn zu ihm gehst? Weißt du, wie schön das wäre in so einem, weißt du, wie geil das wäre in einem Dragons-Universum mit Verrat und Liebe und alles drum und dran? In einem Dark Fantasy, wie geil das passen würde? Der naja, große, verderbte Drache und du flirtest ihn mit so einem Augenzwinkern an? Ja. Wäre pretty funny. Oder einfach mal cool. Auf einmal, oder eine Sache noch, einmal in ja. Dragon Age wirklich einen interessanten Antagonisten. Auf Raphael-Niveau, wo wir wieder bei Baldur's Gate sind. Ja? Das wäre eine Idee, ja, das stimmt. Weil das, du das hast, cool. du, so sehr ich diese Spiele liebe, du hast nie einen wirklich charismatischen Antagonisten gehabt. Du hast nur Arschlöcher als Antagonisten. Bei Dragon Age Orins war es einfach nur der gesichtslose Drache, der Erzdämon. Genau. In Teil 2 weiß ich gar nicht mehr. Da hast du am Schluss die böse Templerin bekämpft, die vom Schwert da korrumpiert wurde. Entweder oder. Entweder oder. Wie gesagt, auf 3 und Velgard gehen wir jetzt gar nicht ein, weil nein. Aber du hast ja. nie einfach so einen charismatischen Bastard. Wie gesagt, deshalb lieben die Leute Raphael ja. Weißt du, du magst einfach, wie er redet. Du klebst an seinen Lippen, aber du weißt, dass er einfach nur ein Wichser ist. Um ganz kurz zu sagen, also in in Inquisition kannst du sagen, du hattest einen Batman-Villain. Ja, das ist aber nicht unbedingt ein Kompliment. Der sein Schnurrbart die ganze Zeit gezwillt hat. ja. Wollte ich einfach noch in den Hut geworfen haben, Entschuldigung. Nein, kein Problem. Das ist auch eine sehr gute Idee gewesen, ja. Tja, hoffen wir, dass es vielleicht irgendwann auch was ergeben wird. BioWare ist tot. Ja, das nächste soll ja eigentlich das soll ja Mass Effect sein, aber ja, alle gut, das, Writers ja, sind gut, weg. Das alte Mass Effect ist das alte BioWare ist mit Andromeda gestorben, eigentlich schon. Das ist schon länger mit Andromeda gestorben. Alle Writer sind weg, keine originalen Leute sind mehr da. Das sind alles nur noch neue Leute und hauptsächlich Leute im Anzug, die nur Geld sehen wollen. Wir werden sehen, was passiert. Mal gucken, vielleicht wird es auch gecancelt und es kommt nie wieder raus. Wir werden wir werden es erfahren. Mehr kann man nicht machen. Richtig. Ich danke euch, Freunde, dass ihr hier wart, mit mir über die Dragon Age Games zu reden. Jederzeit. Vor allem bei Markus nochmal. Immer wieder gern. Jawohl. Und damit verabschieden wir uns und verabschiede ich mich mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber spielt Dragon Age. Spielt Dragon Age Origins. Spielt Origins. Spielt es einfach. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.